Wofür ist deutsche Kultur in der Welt eigentlich bekannt? Der größte Exportschlager, so würde ich mal vermuten, sind am Ende wahrscheinlich nicht die Musik von Bach, Beethoven oder Wagner, sondern die Märchen, die von den Brüdern Grimm gesammelt und herausgegeben worden sind. Und das liegt nicht nur an Disney, der Schneewittchen und Rotkäppchen als Zeichentrickfiguren zum Leben erweckt hat, sondern umgekehrt. Die Märchen fangen etwas ein, an das Menschen aus aller Welt leicht anknüpfen können. Geschichten, in die sie Träume und Befürchtungen hineintragen können, aber in denen sie wohl auch Erfahrungen und Prinzipien wiedererkennen, die für sie wichtig sind. Ich glaube, dass Grimms Märchen das Bild vom romantischen Deutschland stärker geprägt haben als der Schwarzwald oder Heidelberg, Neuschwanstein oder das Oktoberfest. Grund genug, sich die beiden Sammler der Märchen vor Augen zu stellen. Jakob und Wilhelm Grimm, die mit ihren Sammlungen und ihren Sprachforschungen für das Deutsche Wörterbuch wichtige Impulse für die Besinnung auf Kulturtraditionen in Deutschland im 19. Jahrhundert gesetzt haben. Aber nicht nur das. Sie waren nämlich nicht nur zwei Brüder, sondern hatten drei weitere Brüder und auch noch eine Schwester und waren nach dem Tod der Eltern in ziemlich jungen Jahren für diese weiteren Geschwister mitverantwortlich und nicht immer froh mit dieser Rolle. Hören Sie selbst in der Langen Nacht über die Geschwister Grimm von Gisa Funk. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl, ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht gefällt, unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über die großartige mexikanische Malerin Frida Kahlo, die vor 70 Jahren gestorben ist und die trotz einer schweren Unfallverletzung einen ganz eigenen künstlerischen Weg gegangen ist und deren Bilder spätestens in den 70er und 80er Jahren weltberühmt geworden sind. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch digital nachhören in der Deutschlandfunk-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Hereinspaziert, hereinspaziert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen im Leben einer der intellektuellen Vorzeigefamilien des 19. Jahrhunderts. Heute Abend ganz exklusiv die Grimms. Ein Familiendrama in drei Akten mit tragischen Untertönen. Vorhang auf für den ersten Akt und für die beiden Überflieger der Familie. Jakob Ludwig Karl Grimm, Rufname Jakob, geboren am 4. Januar 1785 in Hanau. Und zum zweiten Wilhelm Karl Grimm, Rufname Wilhelm, geboren am 24. Februar 1786, ebenfalls in Hanau. Und damit Märchenerzählung ab. Bitte. Eine arme Witwe, die lebte einsam in einem Hütchen. Und vor dem Hütchen war ein Garten. Darin standen zwei Rosenbäumchen. Davon trug das eine weiße, das andere rote Rosen. Und sie hatte zwei Kinder, die glichen den beiden Rosenbäumchen. Und das eine hieß Schneeweißchen, das andere Rosenrot. Die beiden Kinder hatten einander so lieb, dass sie sich immer an den Händen fassten, so oft sie zusammen ausgingen. Und wenn Schneeweißchen sagte, wir wollen uns nicht verlassen, so antwortete Rosenrot, solange wir leben nicht. Mit diesen Sätzen beginnt das Grimms Märchen Schneeweißchen und Rosenrot. Ein Märchen über zwei Schwestern, die sich als Kinder ewige Treue schwören. Es war nicht ohne Grund ein Lieblingsmärchen des berühmten Märchensammlers Wilhelm Grimm. Und er hat es nachweislich so umgeschrieben, dass der treue Bund der Schwestern darin gleich zu Anfang besonders betont wird. Denn mit einer innigen Geschwisterbeziehung kannte sich Wilhelm Grimm gut aus, verband ihn mit seinem knapp 14 Monate älteren Bruder Jakob doch ein ähnlich festes Treuebündnis wie die Schwestern im Märchen. Zusammen bildeten er und Jakob Grimm im 19. Jahrhundert das weltberühmte Geschwisterpaar die Brüder Grimm. Eine symbiotische Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, die bis heute als Gütesiegel für Märchenunterhaltung und literarische Grundlagenforschung gilt. Weniger bekannt dagegen ist, dass die beiden Märchensammler und Literaturforscher Jakob und Wilhelm Grimm auch noch vier jüngere, teilweise ebenfalls hochbegabte Geschwister hatten. Nämlich der Geburtsreihenfolge nach Karl Friedrich Grimm, Rufname Karl, geboren am 24. April 1787 in Hanau, der dritte Sohn der Familie. Ferdinand Philipp Grimm, Rufname Ferdinand, geboren am 18. Dezember 1788 in Hanau, der vierte Sohn der Familie. Ludwig Emil Grimm, Rufname Ludwig Emil, von seinen Geschwistern aber auch gern Louis gerufen und heute als sogenannter Malerbruder immerhin leidlich bekannt. Geboren am 14. März 1790 wiederum in Hanau, der fünfte Sohn der Familie. Und als jüngstes Kind in der Grimmschen Geschwisterreihe das einzige Mädchen. Charlotte Amalie Grimm, in der Familie liebevoll Lotte, Malchen oder Lottchen genannt. Geboren am 10. März 1793 in Steinau an der Straße. Das sechste Kind der Familie. Die familiäre Verbundenheit zwischen allen sechs Grimm-Geschwistern war zeitlebens eng. Aber kein Geschwisterband war enger und inniger als das zwischen den beiden ältesten Brüdern Jakob und Wilhelm. Als Kinder schliefen beide jahrelang gemeinsam in einem Bett. Und selbst nach Wilhelms Hochzeit 1825 mit Dorothea Wild blieb Jakob weiterhin im Haus seines Bruders wohnen. Fast so, als wären die beiden Brüder und nicht Wilhelm und seine Frau die wahren Verheirateten in dieser Ehe zu dritt gewesen. Jakob Grimm, der Ältere und Dominantere, brachte das Programm dieser ungewöhnlichen Brudergemeinschaft einmal auf den Punkt, als er als 20-Jähriger am 12. Juli 1805 an den jüngeren Wilhelm aus Paris schrieb: Lieber Wilhelm, wir wollen uns einmal nie trennen. Und gesetzt, man wollte einen anderswohin tun, so müsste der andere gleich aufsagen. Wir sind nun diese Gemeinschaft so gewohnt, dass mich schon das Vereinzeln zum Tod betrüben könnte. Sein 19-jähriger Bruder Wilhelm antwortete auf den Brief 4 Wochen später und stimmte dem Treueangebot des älteren Bruders sofort ohne Einschränkung zu, als er am 10. August 1805 zurückschrieb: Lieber Jakob, was du schreibst von Zusammenbleiben, ist alles recht schön und hat mich gerührt. Das ist immer mein Wunsch gewesen, denn ich fühle, dass mich niemand so lieb hat als du. Und ich liebe dich gewiss ebenso herzlich. Dein W. Ich würde sagen, es war eine Liebe, die nös, Bruderliebe, die nös, fundierte Arbeitsgemeinschaft. Meint der ehemalige Literaturprofessor und Buchautor Heiner Böhnke zu dieser ungewöhnlichen Symbiose der ältesten beiden Grimm-Brüder. Zusammen mit seinem Co-Autor Hans Sarkowitsch hat Böhnke 2015 und 2020 2 Biografien über die jüngeren Geschwister Ferdinand und Ludwig Emil Grimm veröffentlicht, die in der Fachwelt für Aufsehen sorgten. Ja, die haben zärtliche Briefe einander geschrieben, aber da sie noch sehr nahe beieinander lagen, ja, waren die in gewisser Weise, nach dem Tod des Vaters vor allen Dingen, waren sie auch aufeinander angewiesen. Ich meine, das waren die beiden, die das jetzt managen mussten. Und das bringt ja einen auch zusammen. Ne? Das ist jetzt unsere Aufgabe. Wir müssen das Überleben dieser Familie retten. Und das sind lauter äußere Faktoren, die die offenbar vorhandene Grundsympathie bekräftigen. Verstärkt wurde die enge Bindung von Jakob und Wilhelm Grimm sicherlich durch eine frühe Familienkatastrophe. Denn ihr Vater, der Jurist und Amtmann Philipp Wilhelm Grimm, starb am 10. Januar 1796 überraschend an einer Lungenentzündung. Im Alter von gerade einmal 44 Jahren. Der Vater war natürlich das Familienoberhaupt. Das war wirklich ein Oberhaupt. Und der stirbt viel zu früh. Und damit zerreißt etwas. Eigentlich zerreißt alles. Ja, vor allen Dingen die von allen als glücklich gepriesene Kindheit in Steinau. Ja, denn jetzt ist auch kein Geld mehr da. Es gab ja nicht so eine schöne Waisenrente und all sowas. Und die Mutter musste mit dem wenigen Geld, was sie bekam von Verwandten, musste sie haushalten. Jakob Grimm, der älteste Sohn in der Familie, war kurz vorher gerade 11 Jahre alt geworden. Nun aber galt er mit einem Mal als neuer Herr im Haus und war nach damaligem Rechtsverständnis für seine Mutter und die 5 jüngeren Geschwister verantwortlich. Eine Aufgabe, die den 11-Jährigen zwangsläufig überfordern musste. Es war eine Tradition, dass der Älteste alles übernahm. Die Verantwortung. Er trat an die Stelle des Vaters. Und das zeigte sich daran, dass er mit 11, 12 den Namen der Familie in die Hausbibel eintragen musste. Ja, und er war derjenige, der jetzt der Chef ist in der Familie. Von heute aus würden wir sagen, es war eine unglaubliche Überforderung. Egal wie hochbegabt und wie frühreif und alles Mögliche sie waren, es war eine Überforderung. Er wurde mitten aus seiner Wirksamkeit durch den Tod gerissen, ohne Freude oder vergeltende Liebe an seinen Kindern zu erleben. Wahrscheinlich wäre ganz etwas anderes aus uns geworden, wenn ihn Gott länger erhalten hätte, schrieb Jakob Grimm später traurig in einem Brief an seinen Bruder Ferdinand über den traumatischen Verlust. Der Tod des Vaters kam für die Familie nicht nur sehr überraschend, er war auch finanziell ein Desaster. Denn nun fielen die väterlichen Einkünfte als Amtmann abrupt weg. Also zog man erstmal aus dem schönen, gut erhaltenen Haus der Grimms in Steiner. Da waren wir schon mal ganz auf engem Raum. Früher hatte man unendlich viel Platz. Und dann kamen diese ganzen Beschränkungen des Lebens und Hindernisse. Für die 6 Grimm-Kinder war der frühe Tod ihres Vaters dermaßen traumatisch, dass sie die Zeit vorher zur Idylle verklärten. Und auch den Ort, an dem sie zunächst wohlbehütet aufgewachsen waren. Die hessische Kleinstadt Steinau, zwischen Hanau und Fulda im Spessart gelegen. Mit seinen vielen Fachwerkhäusern wirkt Steinau bis heute immer noch ein bisschen verwunschen märchenhaft. Hier verlebten die 6 Grimm-Geschwister nach übereinstimmender Aussage ihre glücklichste Zeit. Sie durchstreiften Wiesen und Wälder, beobachteten wilde Tiere und Vögel und heckten, vor allem die wilderen Brüder Karl, Ferdinand und Ludwig Emil, Streiche aus. Das war eine wunderschöne Zeit, wie wir so in der Waldeinsamkeit herumschwärmten, wo es so einsam und so still war. Schwärmt etwa Ludwig Emil, der 5. und jüngste Grimm-Bruder, von seiner Kindheit in Steinau in seiner Autobiografie. Die Spechte hörte man an den hohlen Bäumen hacken, die Stare ihre Jungen füttern, die wilden Tauben flogen hin und her, die Kohl- und Blaumeisen, die Goldammer, Gelbhänfling, Buchfink, Zeisig, Amsel, Drossel und viele andere Vögel zwitscherten durcheinander. Oft hörte man auch das scharfe Geschrei der Häher und den Bass der Kolkraben und sah in hoher, blauer Luft den Weih einen langsamen Kreis fliegen. Es roch prächtig nach Thymian und 1000 Waldblumen, nach Erd und Himbeeren. Ach, das war eine wunderschöne Zeit. Die Briefe über Steinau, über die Kindheit, das ist so herzzerreißend und so schön. Über die Vögel, also, und das liebe Steinau. Und da gingen wir und dann spielten wir und fanden die Rötlinge. Und welche Freude, wie überwältigt waren wir von der Schönheit. Also die vollkommene Freiheit, die haben nur draußen gelebt. Ja, und die haben die Natur geliebt und die konnten da Bachläufe erkunden. Also so eine Traumkindheit. Wer die Grimms also besser verstehen will, der muss ins verlorene Paradies ihrer Kindheit reisen, nach Steinau, beziehungsweise ins Brüder Grimm-Haus, wie das einst von der Familie bewohnte Amtshaus heute heißt. 2011 wurde es in ein Museum umgewandelt. Ich bin die Frau Maria Link und freue mich, dass Sie heute uns Steinau besuchen. Und wir haben hier das älteste Gebäude, in dem die Familie Grimm gewohnt hat, das man sich heute noch anschauen kann. Sie hatten ja viele Lebensstationen, aber keiner kann mir sagen, schaut, hier haben die Grimms gewohnt, es ist wirklich nur noch hier Steinau möglich. Maria Link, selbst eine gebürtige Steinauerin, führt die Besucher und Besucherinnen durchs Brüder Grimm-Haus, in dem die Grimms bis 1796 gewohnt haben. Als Ludwig Emil 1 Jahr alt war, bewarb sich der Vater um die Stelle des Amtmannes hier für das obere Kinzigtal. Und diese Stelle bekam er 1791. Und da zog dann die Familie von Hanau hierher nach Steinau. Und dann bewohnten sie hier unser wunderschönes Amtsgebäude. Das Amtsgebäude wurde fertiggestellt 1562 von einem Steinauer Steinmetzmeister Asmus. Und es wurde fortan bis zum Jahr 1974 als Amtssitz genutzt. Und der Vater der Brüder Grimm nutzte es eben auch mit seiner Familie als Dienstwohnung. Der früh verstorbene Vater, Philipp Wilhelm Grimm, wurde selbst als Kind eines evangelisch reformierten Pfarrers in Steinau geboren. Später studierte er Jura und arbeitete am Hanauer Hofgericht. Dort traf er seine spätere Frau, Dorothea Zimmer, die Tochter eines Hofgerichtsrats. Er heiratete sie und zog 1791 mit ihr und den 5 kleinen Söhnen zurück in seine Geburtsstadt nach Steinau. Als Jurist, der sich erfolgreich nach oben gearbeitet hatte. Amtmann kann man eigentlich vergleichen mit dem heutigen Landrat. Also er hatte schon eine gehobene Stellung, war nur dem Grafen Rechenschaft schuldig und hatte die Gerichtsbarkeit vor Ort und auch die Steuerangelegenheiten unter anderem zu regeln. Auch manche Testamente wurden dann vom Amtmann aufgesetzt. Dank der herausgehobenen Position ihres Vaters zählten die Grimms zu den vornehmsten Bürgern der Stadt. Und die Kinder genossen es, wenn die Steinauer vor ihnen ehrfürchtig die Hüte zogen. So zumindest beschreibt es der vierte Sohn der Familie, Ferdinand Grimm, rückblickend in einem Brief 1822 an seinen Bruder Ludwig Emil. Wir waren die schönsten Kinder in der Stadt mit den langen Haaren, taten niemand was. Und die Kappen wurden vor uns abgezogen von den Bürgersleuten. Alle diese unbeschreiblich süßen Erinnerungen sind uns geblieben, die ich um nichts hingäbe. Besonders begeistert aber waren die 5 kleinen Grimm-Brüder offenbar, wenn ihr Vater sie manchmal zu auswärtigen Dienstterminen mitnahm. Davon erzählt der jüngste Bruder Ludwig Emil in seinen Lebenserinnerungen. Ich entsinne mich meines lieben, seligen Vaters noch sehr gut. Wenn er nach Schlüchtern zum Amt ritt, das zu Steinau gehörte, hatte er seine Uniform an. Blauen Frack, 2 goldene Epauletten, rotsamtenen Kragen, lederne Beinkleider und Stiefel mit silbernen Sporen. Er nahm fast jedes Mal eins von uns Kindern vorn aufs Pferd und der Kutscher Müller eins, der ihn jedes Mal begleitete und ließ uns eine Strecke mitreiten. Dann gehen wir jetzt mal rein. Also auch diese Treppe und so, das ist genauso. Das ist jetzt wirklich noch die Stufen, auf denen auch die Brüder Grimm hochgegangen sind. Okay. Bis hierhin, jetzt ist es wieder neueren Datums. Ah. Aber auch der Treppenturm nachher, das sind wirklich die Stufen, die auch die Grimm-Kinder benutzt haben. So eine alte Tür, ja. Oh ja. Und unser Foyer ist eigentlich der einzige Raum, der sich verändert hat, seit die Grimm-Kinder hier gewohnt haben. Und hier haben wir so, hat unser ehemaliger, also Museumsleiter immer gesagt, das ist so ein bisschen liebevoll, der Grimm-Altar. Und da haben wir auch schon die ersten Arbeiten von Ludwig Emil hängen. Denn Ludwig Emil war ja später Radierer, Zeichner, Kunstprofessor in Kassel. Einmal hier das Selbstbildnis von Ludwig Emil, in der Mitte die Schwester Charlotte, liebevoll immer das Lottchen genannt. Und dann noch die beiden Ältesten, Jakob und Wilhelm Grimm, hier im Biengarten auf der Gartenbank. Doch was ist mit den beiden restlichen Brüdern, Karl und Ferdinand Grimm? Die sucht man in der Ehrenhalle des Brüder-Grimm-Hauses vergebens. Schon das ein erster Hinweis darauf, wer welchen Stellenwert in der Familie besaß. Im Nebenraum erzählt mir Maria Link dann etwas über den Steinauer Schulunterricht der 5 Grimm-Brüder. Ihre jüngste Schwester Charlotte durfte dorthin nicht mitkommen, weil der Schulbesuch damals für Mädchen verboten war. Und sie gingen hier in Steinau beim Lehrer Zinkan zur Schule. Damals eben nur die Jungs, das war gut 200 Jahre her. Und der Jakob schreibt, unser Lehrer Zinkan, ich hatte ihn nie lieb, wiewohl respektvoll. Jakob schrieb auch, unser Lehrer Zinkan war zwar von aufrechtem Charakter, aber von beschränkten Kenntnissen. Er konnte uns nichts mehr beibringen. Aber er war streng, ne? Er war streng, ja. Er hatte Stöcke für die Bestrafung und die Stöcke hatten Namen nach Art der Bestrafung. Und für, je nach Strafe hat er dann den passenden Stock dafür ausgewählt. Wir bekamen oft Schläge. Ich beinahe alle Tage. Schreibt der jüngste Grimm-Bruder Ludwig Emil über seinen Steinauer Lehrer Johann Georg Zinkhahn. Er hatte Stöcke und kurze lederne Peitschen, denen er Namen gegeben hatte. Und nachdem die Strafe war, nachdem wurde der Stock gewählt. Ich wüsste niemand, vor dem ich im Leben mehr in Furcht gewesen wäre, wie vor diesem Präzeptor Zinkan. Er war wohl 60 Jahre alt. Also der Präzeptor Zinkan, der hat sie alle in Steinau unterrichtet. Und er war wiederum von seiner Anlage ein fast sadistischer Pädagoge. Bestätigt auch Grimm-Chronist Heiner Böhnke. Wunderbare Voraussetzungen für den Beruf des Lehrers. Und dann heißt es einmal bei Ferdinand, es war wohl niemand in Steinau, dem nicht ein Zahn, ein Auge oder sonst etwas fehlte, die der Präzeptor zu verantworten hat. Ganz so idyllisch, wie es die sechs Grimm-Geschwister im Nachhinein oft beschworen haben, war ihre Kindheit in Steinau also offenbar nicht. Und solange der Vater die Stelle des Amtmannes innehatte, konnte die Familie auch hier wohnen. Aber der Vater verstarb ja in sehr jungen Jahren an einer Lungenentzündung. Da war er gerade mal 44 Jahre alt. Und da musste die Familie ausziehen, denn der Nachfolger Gerlach, er wollte die Wohnung beziehen. Und jetzt war die Witwe mit ihren sechs kleinen Kindern auf der Straße. Was für ein dramatischer Absturz. Nicht genug damit, dass die Mutter, Dorothea Grimm, nach dem Tod ihres Mannes mit ihren sechs Kindern aus dem Amtshaus ausziehen musste. Sie fand auch erstmal nur Unterschlupf im Armenhospital der Stadt. Dann, als der Jakob den Vorsitz der Familie übernahm, hat er auch mit der Mutter zusammen gekämpft, weil der Nachfolger Gerlach hier, der das Amt des Amtmannes dann innehatte, ihr das Gnadenquartal, also das sogenannte Witwengeld, wollte er ihr schmälern. Und bis 1800 hat der Kampf gedauert, bis sie dann eine kleine Witwenrente bekam. Unterstützt von ihrem ältesten Sohn Jakob musste Dorothea Grimm also fast 4 Jahre lang mit dem Nachfolger Gerlach streiten, bevor er ihr endlich das Gnadengeld auszahlte. Erst dann konnte sie ein neues Haus für sich und ihre sechs Kinder in Steinau kaufen. Aus den hochgeachteten Grimms wurden nach dem Tod des Vaters also ziemlich plötzlich verarmte Bittsteller. Eine traumatische Kränkungserfahrung, die alle Geschwister für ihr Leben geprägt hat und sehr viel länger andauerte, als man lange Zeit wusste, berichtet Maria Link. Früher hat man gedacht, sie wären nur ein paar Monate im Armenhaus gewesen. Heute geht man fast von 3 bis 4 Jahren aus. Und dann verkauften sie eine Wiese. Und die älteste Schwester der Mutter, die Tante Zimmer, war in Kassel Kammerfrau bei der Kurfürstin Wilhelmine, damals noch Landgräfin. Und sie war auch den Kindern in Liebe zugeneigt und hat sie dann auch finanziell unterstützt. Und da hatten sie jetzt die Möglichkeit, bei der alten Kellerei die Hälfte eines Hauses zu erwerben, wo sie dann hinzogen. Und ab da ging es ihnen dann wieder ein bisschen besser. Die Angst vor der Verarmung aber blieb dauerhaft in der Familie präsent. Und die verwitwete Mutter, ihre ältere Schwester Henriette und der Großvater Zimmer erkannten schnell, dass es letztlich nur einen Ausweg aus der Misere gab. Man musste den beiden begabten ältesten Söhnen eine bessere Ausbildung ermöglichen, damit sie später einen qualifizierten Beruf ergreifen und so die Familie finanziell unterstützen konnten. Also beschloss der Familienrat 1798, Jakob und Wilhelm aufs Fridericianum nach Kassel zu schicken, auf ein teures Elite-Gymnasium. Sie gingen ja im Alter von 12 und 13 Jahren von Steinau weg, um auf das Gymnasium nach Kassel zu wechseln. Und da unterstützte sie die Schwester finanziell, also die Schwester der Mutter, die Henriette Zimmer, weil sie ja auch in Kassel gelebt hat. Und wohnen mussten die Jungs aber in der Pension Vollbrecht, also nicht bei der Tante. Aber sie gingen immer zur Tante und zeigten die Fortschritte. Und das Wichtige ist nun, dass diese Unterbrechung dieser Aufstiegsgeschichte zusammenfällt mit politischen Unruhen. Nämlich mit den politischen Unruhen infolge der Französischen Revolution. Sagt der Berliner Literaturprofessor Steffen Martus. Er hat die heute maßgebliche Biografie über die beiden gelehrten Brüder Jakob und Wilhelm Grimm aus dem Jahr 2009 geschrieben. Die Brüder Grimm bekommen als sehr kleine Kinder schon die Folgen der Revolutionskriege mit. Steinau liegt an einer Truppendurchgangsstraße. Also sie sehen, wie die russischen Truppen durchmarschieren. Sie bekommen die Kanonade von Mainz mit. Und das heißt sozusagen, der Zusammenbruch dieser familiären Ordnung hängt ganz eng zusammen mit dem drohenden Zusammenbruch der politischen Ordnung. Nach Ansicht des Biografen Martus haben die Wirren der Französischen Revolution bei den beiden ältesten Grimm-Brüdern Jakob und Wilhelm das Gefühl einer existenziellen Bedrohung zusätzlich verstärkt. Schließlich war nach dem Tod ihres Vaters die Welt für die beiden sowieso schon zusammengebrochen. Nun kamen noch politische Unruhen von außen dazu, weswegen Jakob und Wilhelm noch enger zusammenrückten und radikal politischen Neuerungen wie Revolutionen früh misstrauisch gegenüberstanden. Und aus dieser Konstellation heraus wird also sozusagen ihr grundlegendes Weltverhältnis eigentlich organisiert, ein Weltverhältnis, das sich skeptisch gegenüber revolutionären Akten verhält. Also so eine Art grundlegender Konservatismus, den man den Grimms zuschreiben kann, bildet sich hier heraus, gemeinsam eben mit dieser jetzt Brüder-Vater-Rolle, die die beiden übernehmen sollen. Kaum nach Kassel umgezogen, mussten Jakob und Wilhelm dann viel Lernstoff auf dem Gymnasium nachholen. Nichtsdestotrotz absolvierten die Brüder das Pensum in Rekordzeit, indem sie gleich mehrere Klassen übersprangen und schließlich beide bereits mit 17 Jahren die Hochschulreife erlangten. Erkauft war diese rasante Schulkarriere allerdings mit eiserner Disziplin. 10 bis 11 Stunden täglich hatten Jakob und Wilhelm in Kassel Unterricht. Und selbst in ihrer knappen Freizeit paukten sie noch fleißig weiter, durchstöberten Buchläden oder fertigten Zeichnungen an. Im Ganzen hatte man uns doch zu viel aufgelastet. Ein paar Freistunden hätten uns wohlgetan. Wir hatten aber mit wenigen Leuten Umgang und verwendeten beinahe alle Muße, die uns noch von der Schularbeit übrig blieb, auf Zeichnen, worin wir es auch ohne Lehrer ziemlich weit brachten. Bilanzierte Jakob Grimm später selbst durchaus kritisch seine Schulzeit in Kassel. Doch wie sollten aus ihm und seinem Bruder Wilhelm auch keine Streber werden, wenn auf ihnen doch quasi die gesamte Hoffnung der Familie lastete? Ständig wurden die Brüder in Briefen der Mutter und ihres Großvaters ermahnt, sich nur ja am Gymnasium zu bewähren. Schließlich war die Ausbildung teuer. Da durfte nichts schiefgehen. Der große Erfolgsdruck setzte dann aber vor allem dem jüngeren Wilhelm zu. Er erkrankte vor den Abschlussprüfungen schwer an Scharlach und Asthma und wurde danach eigentlich nie wieder richtig gesund, sondern hatte auch als Erwachsener immer wieder mit Herzattacken, Atembeschwerden und anderen Krankheiten zu kämpfen. Und das Spannende ist, dass genau in dem Augenblick, in dem sie durch diesen Familienauftrag als Brüdergemeinschaft zusammengeschweißt werden, sich zugleich die Unterschiede sehr, sehr deutlich merkbar machen. Meint Grimm-Biograf Steffen Martus. Weil nämlich Jakob Grimm dieses unglaubliche Arbeitspensum mit seiner robusten Natur gewissermaßen gut durchgestanden hat, wohin die Krankengeschichte Wilhelm Grimms jetzt genau in dieser Gymnasialzeit beginnt. Und das heißt, Jakob Grimm ist der schnellere, zupackendere, bisweilen auch aggressivere und kompromisslosere. Wilhelm Grimm ist derjenige, der Ruhe braucht, der es etwas bedächtiger angehen muss, der nicht so schnell wie sein Bruder gehen und arbeiten kann. 1802 kam es dann unvermeidlich zur ersten längeren Trennung der unzertrennlichen Brüder. Der 17-jährige Jakob fing in diesem Frühjahr mit seinem Jurastudium in Marburg an. Wie sein Vater sollte er nach dem Plan der Familie eine höhere Beamtenlaufbahn einschlagen, erzählt mir Maria Link in Steinau. Aber da Jakob ein Jahr älter war wie sein Bruder, ging er ein Jahr eher nach Marburg zum Studium. Und da schrieb er dann in einem langen Brief an seinen Bruder Wilhelm, also wir wollen uns einmal nie trennen. Der eine soll nur dort arbeiten, wo der andere ebenfalls eine Anstellung bekommt. Ansonsten wollen wir das Dienst oder das Amt gleich aufgeben. Ja, was sagt man dazu? Also warum waren die so eng verbunden? Ja, das kann man heute auch nicht mehr. Ich denke, weil sie immer die Ältesten waren, weil sie waren nie alleine. Das war eine große Familie, sie waren immer zusammen. Und jetzt auf einmal war der Jakob ganz alleine in Marburg und der Wilhelm ganz alleine in Kassel. Und da haben sie sich das geschworen und haben es wirklich beibehalten. Obwohl der Wilhelm später geheiratet hat, ist der Jakob immer in der Familie bei ihnen geblieben. Ja, und jetzt kommen die beiden Problemkinder. Sie hatten in der Schule keinen großen Erfolg, nämlich der Malerbruder, der sogenannte Ludwig Emil, und unser Ferdinand Grimm. vor Ferdinand und Ludwig Emil, aber wäre eigentlich erst einmal Karl Grimm, der dritte Sohn der Familie, mit dem Schulwechsel nach Kassel an der Reihe gewesen. Die nötige Begabung fürs Gymnasium brachte er durchaus mit. Doch nachdem gerade erst seine beiden älteren Brüder gewechselt waren, fehlte der Tante Zimmer für einen weiteren Kostgänger schlicht das Geld. Also legte man Karl nahe, lieber eine Kaufmannslehre zu machen, mit der er später sehr haderte. Seine beiden jüngeren Brüder, Ferdinand und Ludwig Emil, trafen es dann wieder besser. Sie durften von der Tante finanziert ebenfalls das Fridericianum in Kassel besuchen. Allerdings mit deutlich schlechterem Erfolg. Sowohl Ferdinand als auch Ludwig Emil brachten schlechte Noten mit nach Hause und gingen schließlich beide ohne Abschluss ab. Ich habe die Zeugnisse gesehen. Ja, die kann man einsehen. Das ist also halt, die Zeugnisse jetzt von Ludwig Emil? Ja, ja, von den beiden. Und dann steht, ja, ja, er hat bestimmte Begabungen, aber es fehlt ihm an Fleiß und er will eigentlich gar nicht so richtig lernen. Und dann sieht man die Noten, die sind so schlechte Mitte. Also heute würde man sagen, 8 Punkte oder eher Richtung 4, 5, so, ne? So mittelmäßig. Ferdinand immer so gerade eben durch und Ludwig Emil doch der bessere von beiden. Warum? Weil früh erkannt wurde, dass er gut zeichnen kann. Nach Meinung von Heiner Böhnke tat sich spätestens jetzt eine Spaltung unter den 5 Grimm-Brüdern auf. Wilhelm und Jakob auf der einen Seite und Ferdinand und Ludwig Emil. Diese beiden Protagonisten der beiden Parteien, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen zugespitzt an, das sind die Pole in der Familie. Und da kann man auch sagen, da verläuft so die Frontlinie. Denn wenn man dann die Briefe liest zwischen denen und alles, was es an Zeugnissen gibt, dann merkt man bald, naja, dass sie schon ein ziemlich kriegerischer Haufen waren. Mit der Zeit, meint Böhnke, habe sich eine klare Hierarchie unter den Geschwistern herausgebildet. Oben standen die beiden Überflieger Jakob und Wilhelm, unten die 3 Schulversager und Nicht-Akademiker Karl, Ferdinand und Ludwig Emil Grimm. Die kleine Schwester Charlotte wurde als jüngste und einziges Mädchen in der konservativ-protestantischen Familie sowieso nicht recht ernst genommen. Ihr billigte man lediglich eine Laufbahn als Hausfrau und Mutter zu. Also man kann sagen, dass es zwischen den beiden Ältesten, die Stars in der Gelehrtenwelt, die zu Weltruhm gelangten, und den beiden Ludwig Emil und Ferdinand unten ein richtiges Angestelltenverhältnis gab. Das heißt, die beiden oben, die haben die Projekte eingefädelt im romantischen Freundeskreis, und die beiden unten, die wurden von den Älteren irgendwie untergebracht mit ihren Fähigkeiten. Also es war ein ganz klares Dienstverhältnis eigentlich. Tatsächlich spannten die beiden Starbrüder, Jakob und Wilhelm, ihre jüngeren Geschwister dann schon bald ungeniert für ihre literarischen Sammelprojekte ein. So auch für ihr bis heute berühmtestes Projekt, die Kinder- und Hausmärchen. Die Kinder- und Hausmärchen waren ein, wenn man so will, patriotisch-national-nationalistisches Projekt. Es ging um die Sammlung der deutschen Märchen. Erläutert der Literaturprofessor Steffen Martus. Das führte dann zum Beispiel dazu, dass im Laufe der Sammlungsgeschichte ein Märchen wie der gestiefelte Kater aus dieser Sammlung ausgegliedert wurde. Weil ein Kater, der sich so benimmt und so kleidet, kein deutscher Kater sein kann. Das kann nur ein französischer Kater sein. So könnte man auf der einen Seite sagen, okay, wir haben es ja mit 2, sagen Nationalisten zu tun, die ein entsprechendes Sammlungsprojekt verfolgen. Das aber wäre eben nur die eine Seite, denn tatsächlich rekonstruieren die Grimms die Verflechtung der Märchen in einem weltweiten Überlieferungszusammenhang. Das findet dann vor allen Dingen in den Anmerkungsbänden statt, wo sie zeigen, wie die einzelnen Märchentexte nicht nur innerhalb Deutschlands oder der deutschen Kultur- und Sprachtradition zu verorten sind, sondern wo sie tatsächlich bis zum Beispiel in afrikanische Traditionen hinein diese Vernetzung verfolgen. Heute gelten die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm als das bekannteste Buch in deutscher Sprache, gleich hinter der Lutherbibel. Als ein weltweit gefeierter Literaturdauerbrenner, der ständig aufs Neue verfilmt, vertont und immer wieder neu bearbeitet wird. Was umso erstaunlicher ist, als die ersten beiden Märchenbände der Grimms erschienen 1812 und 1815, alles andere als Verkaufsschlager waren, sondern richtige Flops. Die ersten Märchentexte haben ja die Brüder Grimm aufgeschrieben als wissenschaftliche Arbeit. Und da war auch viel wissenschaftlicher Anhang dabei bei der ersten Ausgabe. Und beim zweiten Märchenbuch, der erste Band erschien 1812, der zweite 1815, war es nicht viel besser. Sogar der Romantikschriftsteller Clemens Brentano, von dem die Idee für die Grimms-Märchen eigentlich ursprünglich stammte und der eng mit den berühmten Brüdern befreundet war, war vom ersten Märchenband 1812 regelrecht entsetzt. In einem Brief an seinen Dichterfreund Achim von Arnim urteilte er nach der Lektüre vernichtend: Das Ganze macht mir weniger Freude, als ich gedacht. Ich finde die Erzählung aus Treue äußerst liederlich und versudelt und in manchem dadurch sehr langweilig. Aber dann gab es in England welche, die sich so einen wissenschaftlichen Band gekauft haben und haben sich Märchen, 31 Märchen ausgesucht und haben nur das Märchen aufgeschrieben und Cruikshank hat sie illustriert. Und so gab es dann die erste englische Märchenausgabe. Die Brüder Grimm haben sich zwar darüber ein bisschen geärgert, aber was sollten sie tun? Die Märchenausgabe war eben auf dem Markt und da hat Wilhelm gesagt, naja, was die können, das können wir doch auch. Die Grimms prozessierten zwar 1823 verärgert gegen die englische Übersetzung ihrer Märchenbände, gleichzeitig aber wurde vor allem Wilhelm Grimm erst dadurch klar, wie man die alten Volksgeschichten deutlich lesefreundlicher und damit erfolgreicher gestalten konnte. Nämlich, indem man sich nicht ganz so streng an den Originaltext hielt, weniger wissenschaftliche Erklärungen abdruckte und vor allem Bilder. Das war der entscheidende Clou der englischen Erfolgsausgabe, zu der der Karikaturist George Cruikshank Illustrationen beigesteuert hatte. Ein Kniff, den Wilhelm Grimm daraufhin prompt für die sogenannte kleine Ausgabe der Grimms Märchen 1825 übernahm. Ein Auswahlband von 50 Geschichten, in dem nun ebenfalls erstmals Illustrationen abgedruckt wurden, die der jüngste Bruder Ludwig Emil angefertigt hatte. Und siehe da, der Ladenhüter verkaufte sich prompt sehr viel besser, auch wenn der letztendliche Durchbruch für die Märchen dann erst später durch den von Wilhelm Grimm neu kreierten Es-war-einmal-Erzählton zustande kam. Festzuhalten aber bleibt, am berühmtesten Literaturprojekt der Grimms waren nicht nur Jakob und Wilhelm beteiligt, sondern auch deren zwei jüngere Brüder Ludwig Emil und Ferdinand. Ludwig Emil war schon erkennbar ein begabter und mehr oder weniger sogar begnadeter Zeichner. So, das ist schon mal klar. Er kann also an Vignetten mitarbeiten und kann das, was er kann, umsetzen. Der wird gebraucht. Was machen wir jetzt mit dem Ferdinand? Ferdinand hat eine schöne Schrift. Und dann muss er eine Schriftprobe abgeben. Ja, das ist ja wunderbar. Na, der kann doch kopieren bei uns, für uns. Erprobt hatten die Grimms diese brüderliche Zusammenarbeit im Viererteam bereits 5 Jahre vorher, nämlich 1807, beim Romantik-Kultbuch des Knaben Wunderhorn. Auch das eine Sammlung von alten deutschen Texten, diesmal aber nicht von Märchen, sondern von Volksliedern. Und ganz ähnlich wie später die Grimms mit ihren Märchen, wollten auch deren Herausgeber, die beiden Star-Romantiker Clemens Brentano und Achim von Arnim, mit dieser Liedersammlung an die Ursprünge der deutschen Volkskultur erinnern und so das Nationalgefühl stärken. Denn schließlich existierte zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch gar kein einheitliches Deutschland. Stattdessen war das Land in verschiedene Fürstentümer aufgespalten und seit 1806 außerdem in weiten Teilen von französischen Truppen besetzt. Exakt das Jahr, in dem der erste Band der Liedersammlung des Knaben Wunderhorn erschien. Bezeichnenderweise eingeleitet mit einem schwer pathetischen, patriotischen Vorwort von Achim von Arnim. Es gibt eine wichtige Vorrede von Achim von Arnim zur Wunderhorn-Sammlung, wo es um Volkslieder geht, die eben durch und durch patriotisch angelegt ist und wo man an allen Ecken und Enden auch merkt, dass das gegen dieses Stereotyp Frankreich gesetzt ist. Also diese alte Gallophobie, diese alte Frankreichfeindlichkeit, die sich in Deutschland ja im 18. Jahrhundert auch weithin ausgeprägt hat. Diese Tradition führt sich dann bei Achim von Arnim zum Beispiel als einem der beiden Wunderhorn-Männer sehr, sehr konsequent fort. Nachdem die Frühromantiker wie Novalis oder Ludwig Tieck die Französische Revolution 1789 zunächst eigentlich begeistert als Genieakt gefeiert hatten, schlug die Stimmung spätestens nach Gründung des Rheinbunds radikal um. Unter den deutschen Literaten machte sich ein immer fanatischerer Franzosenhass breit. Und jüngere Autoren wie Ernst Moritz Arndt oder Heinrich von Kleist riefen martialisch zum vaterländischen Kampf gegen die Besatzer auf. Brentanus und von Arnims 1806 erschienene Liedersammlung passte da bestens zum Zeitgeist und wurde als literarisches Widerstandsfanal bejubelt, sogar vom Dichterfürsten Goethe. Beste Voraussetzungen also, den ersten erfolgreichen Wunderhorn-Band gleich einen zweiten folgen zu lassen. Doch mit dieser Edition fühlte sich Clemens Brentano 1807 schon bald überfordert. Das hatte vor allem private Gründe. Geschockt vom Kindbetttod seiner ersten Frau hatte er überstürzt die junge Auguste Bussmann geheiratet. Eine erst 16-jährige, ebenfalls schriftstellernde Bankierstochter mit Hang zur Theatralik. Die anfängliche Liebesheirat kippte dann schnell in einen öffentlich ausgetragenen Ehekrieg, inklusive tätlicher Übergriffe von Brentano und eines Selbstmordversuchs von Bussmann. Kommt Brentano aus Frankfurt in Kassel angereist, ist vollkommen aufgelöst, also in einer riesigen Krise, und geht zu den beiden klugen älteren Brüdern. Also er kommt da angereist, hat sich gerade von der Bussmann, einer unglaublichen Beziehung zu einem jungen Mädchen, losgesagt, leckt seine Wunden. Seine Frau ist gestorben, seine erste, also ganz schrecklich. Und möchte dort nicht nur sein Herz ausschütten, sondern auch seinen Verstand, alles möchte er ausschütten. Und da kann man schon sehen, die galten als souveräne, gelehrte Freunde, auf die man sich in der Krise verlassen kann. Es war der junge Rechtsprofessor Friedrich Karl von Savigny gewesen, der seinem Schwager Clemens Brentano 1807 die beiden Grimm-Brüder als Helfer in der Wunderhorn-Not empfohlen hatte. Savigny wiederum hatte beide kurz vorher als Jurastudenten in Marburg kennengelernt und dabei sofort ihre intellektuelle Brillanz erkannt. Um sich selbst ein Bild zu machen, reiste Brentano dann im August 1807 kurz entschlossen nach Kassel und stattete den Grimms einen Besuch ab. Tief beeindruckt schrieb er hinterher an seinen Wunderhorn-Kompagnon Achim von Arnim: Es ist äußerst notwendig, dass du hierher kommst, um den ewig aufgeschobenen zweiten Teil des Wunderhorns zu rangieren. Denn ich habe hier zwei sehr liebe, liebe altdeutsche vertraute Freunde, Grimm genannt, die ich nach 2 Jahren langem, fleißigem, sehr konsequentem Studium so gelehrt und so reich an Notizen der ganzen romantischen Poesie wiedergefunden habe, dass ich bei ihrer Bescheidenheit über den Schatz, den sie besitzen, erschrocken bin. Sie wissen bei weitem mehr als Tieck von allen Sachen. Sie selbst werden uns alles, was sie besitzen, noch mitteilen. Und das ist viel. Du wirst diese trefflichen Menschen, welche ruhig arbeiten, um einst eine tüchtige deutsche poetische Geschichte zu schreiben, sehr lieb gewinnen. Als Brentano von Savigny auf die Grimms aufmerksam gemacht wird, wendet er sich zunächst mal nach Kassel und bittet die beiden, eben einfach Abschriften zu liefern. Abschriften von Volksliedern, die sich in der Kasseler Bibliothek finden. Die Grimms machen das, sind dabei sehr, sehr erfolgreich. Im zweiten Band dieser sogenannten Volksliedsammlung des Knaben Wunderhorn finden sich 28 Lieder, die von den Grimms beigesteuert wurden. Damit sind sie die zweitwichtigsten Beiträger dieser Sammlung. Und daraus wird dann ein interessanter Arbeits- und letztlich auch Freundschaftszusammenhang. Die Mitarbeit an der Wunderhorn-Sammlung wurde für Jakob und Wilhelm Grimm zum entscheidenden Karriereschritt. Denn auch wenn sie hinterher in der Druckausgabe gar nicht namentlich erwähnt wurden, es war ein Prestigeprojekt, das ihnen Anerkennung und wichtige Szenekontakte im Literaturbetrieb verschaffte. Von da an gehörten sie zum erlauchten Kreis der tonangebenden Romantiker quasi dazu. Man muss das so verstehen, die Romantiker waren ja mehrere Großfamilien. Und man kannte sich durch unermesslich fleißige Briefe. Die haben Tausende und Abertausende von Briefen geschrieben, teilweise täglich. Also das summte und brummte vor Kommunikation. Aber nicht nur für Jakob und Wilhelm wurde das Wunderhorn-Projekt zu einem beruflichen Glücksfall. Auch für ihren jüngsten Bruder Ludwig Emil zahlte sich die Mitarbeit aus. Weil der damals 17-Jährige sich dabei eng mit Brentanos Schwester Bettina anfreundete. Eine aufstrebende Schriftstellerin, die zugleich eine äußerst geschickte Netzwerkerin war und schon bald das Zeichentalent des jüngsten Grimm-Bruders promotete. Gleich mehrfach verschaffte Bettina Brentano, spätere von Arnim, ihrem Ziehsohn Ludwig Emil Begegnungen mit dem Literaturübervater Goethe, der sich seine Zeichnungen wohlwollend anschaute. Und sie war es schließlich auch, die zusammen mit ihrem Bruder Clemens später seine Ausbildung an der Münchner Kunstakademie mitfinanzierte. Nur Ferdinand Grimm, der vierte Bruder im Wunderhornbund, konnte als einziger keinen längerfristigen Karrierevorteil aus dem Projekt ziehen. Tatsächlich tragen zu diesem Projekt des Namen Wunderhorn auch zwei der kleineren Brüder bei. Sie schreiben etwas ab, sie schreiben ab für diese Sammlung. Ludwig Emil Grimm liefert Illustrationen zu der Sammlung. Also es kündigt sich etwas an wie eine größere Arbeitssymbiose. Aber das wird eben nicht lange dauern. Das liegt auch daran, dass Ferdinand Grimm zwar hier sehr, sehr produktiv gewesen ist, aber diese Arbeitsbeziehung mit dem kleineren Bruder zerbricht dann eben relativ rasch. Und es bleibt sozusagen bei diesem Brüderpaar, das dann weiter mit Brentano und Arnim zusammenarbeitet. Wobei es vollkommen klar ist, dass das, was die beiden Frühromantiker oder Romantiker Arnim und Brentano machen, mit dem, was die Grimms vorhaben, nicht wirklich zusammenpasst. Jakob und Wilhelm Grimm blieben mit den Wunderhornmachern Brentano und Arnim zwar lebenslang befreundet, aber schon während der Arbeit an der Liedersammlung wurde klar, dass beide Parteien doch sehr unterschiedliche Vorstellungen vom Umgang mit Quellentexten hatten. Vor allem Jakob Grimm ärgerte sich schon bald darüber, wie dichterisch frei die beiden Romantiker immer wieder mit den alten Volksliedern umsprangen. Empört schrieb er am 17. Mai 1809 an seinen Bruder Wilhelm: Dieser Geist vom Sammeln und Herausgeben alter Sachen ist es doch, was mir bei Brentano und Arnim am wenigsten gefällt. Sie wollen nichts von einer historischen, genauen Untersuchung wissen. Sie lassen das Alte nicht als Altes stehen, sondern wollen es durchaus in unsere Zeit verpflanzen, wohin es an sich nicht mehr gehört. Hier markiert Jakob Grimm dann auch eine klare Grenze zwischen den unterschiedlichen Sammelprojekten. Brentano, Arnim auf der einen Seite, die Grimms auf der anderen. Die waren ihm zu erfinderisch. Also auch die Grimms haben die Kinder- und Hausmärchen bekanntlich intensivst bearbeitet. Aber ihr Ziel war ein anderes, der Anspruch war ein anderer. Ihr Anspruch war tatsächlich, mit dieser Bearbeitung die Quellen eigentlich so zu rekonstruieren und so zur Geltung zu bringen, wie sie eigentlich gewesen waren und wie man sie hätte finden müssen, wenn die Quellenlage entsprechend gewesen wäre. Und Brentano war da viel, viel willkürlicher und hat der poetischen Erfindungskraft, die er in der Gegenwart ausleben wollte, sehr, sehr viel mehr gegönnt. Anders als den Romantikern ging es vor allem Jakob Grimm bei der philologischen Arbeit nicht darum, die alten Texte sprachlich in neuem Glanz erstrahlen zu lassen, sondern er war vorrangig darauf bedacht, diese so unverfälscht und originalgetreu wie möglich wiederzugeben. Notfalls auch auf Kosten ihrer Gefällig- und Verständlichkeit. Die Art und Weise, wie sich die Grimms der Tradition, der Vergangenheit zugewandt haben, die sie sichern wollten, das war für diese Zeit enorm ungewöhnlich und hat ihnen dann auch sehr, sehr viel Ärger und sehr viel Skepsis von ihren Zeitgenossen eingebracht. Erklärt Steffen Martus diese damals noch völlig neue, historisch-kritische Art der Quellenbearbeitung. Das Ungewöhnliche dieser Methode bestand im Prinzip darin, dass es für die Grimms eigentlich nichts gab, was an den alten Zeugnissen nicht beachtenswert gewesen wäre. Das heißt, jene Kleinigkeit, jede Quelle, jedes Fitzelchen, jeder Satz konnte für sie wichtig sein, war für sie auch wichtig. Und diese Andacht zum Unbedeutenden haben sie wirklich mit Leidenschaft ausgelebt. Und ihre Kolleginnen, Kollegen, die Autorinnen, Autoren dieser Zeit, Schriftsteller, Schriftstellerinnen, Gelehrte, haben diese Art und Weise, sozusagen jede Kleinigkeit für wichtig zu halten, häufig für sehr, sehr befremdlich gehalten. Gelernt hatten die beiden Grimm-Brüder diese damals bahnbrechende, historisch vergleichende Übersetzungsmethode von ihrem Rechtsprofessor Friedrich Karl von Savigny. Ein intellektueller Überflieger und fanatischer Büchersammler wie sie. Und nur 6 Jahre älter als Jakob Grimm. Savigny, das sagen alle Beschreibungen, muss eine hinreißende Person gewesen sein, außerordentlich attraktiv, rhetorisch geschult, unterhaltsam, belesen. Und Savigny hatte eben auch eine große Privatbibliothek. Und in der Privatbibliothek von Savigny lernt Jakob Grimm eigentlich zum ersten Mal die mittelalterlichen Geschichtszeugnisse kennen. Savigny war jemand, der sich für die Geschichte des Rechts sehr, sehr intensiv interessiert hat. Er vermittelt Jakob Grimm also jetzt Einblicke in mittelalterliche Quellen. Das ist das Erste. Das Zweite, was er ihm vermittelt, ist tatsächlich den Umgang mit diesen Quellen. Wie geht man adäquat damit um? Wie geht man textkritisch richtig damit um? Ohne die Anleitung ihres hochgebildeten Juraprofessors Savigny wären aus Jakob und Wilhelm Grimm vermutlich nie die Gründerväter der Germanistik geworden, als die man sie heute verehrt. Und auch bei dieser Schicksalsbegegnung kam dem Brüderpaar, ähnlich wie wenig später beim Romantiker Brentano, erneut der Zufall zu Hilfe. Denn 1804 nahm sich Savigny eine Auszeit als Professor in Marburg, um in Paris an seinen rechtshistorischen Studien weiterzuforschen. Doch bei der Einfahrt in die Stadt wurde ihm sein Koffer mit den Arbeitsunterlagen geklaut. Was für eine Katastrophe! Verzweifelt schickte Savigny sofort einen Eilbrief an seinen Lieblingsstudenten Jakob Grimm mit der dringenden Bitte, ihm nach Paris nachzureisen und ihm bei der Rekonstruktion der Forschungsergebnisse zu helfen. Und er lässt sich damals eben Jakob Grimm als studentische Hilfskraft nach Paris kommen. Jakob Grimm macht das sofort. Und genauso wie in der Bibliothek lernt er eben auch hier, wie schreibt man Quellen richtig ab, wie vergleicht man sie richtig, wie setzt man sie in ein historisches Verhältnis. Also in Marburg lernt Jakob und dann auch Wilhelm, sie lernen die mittelalterlichen Zeugnisse kennen, sie lernen kennen, wie man mit diesen Zeugnissen richtig umgeht und sie werden von Savigny eben tatsächlich in die romantischen Zirkel von Freundschaften und Bekanntschaften eingeführt. Als der 20-jährige Jakob Grimm dann im September 1805 aus Paris nach Kassel zurückkehrte, war er für die Forschungsarbeit an alten Texten entflammt. Und es war ihm eigentlich bereits klar, dass er den Familienauftrag mit der Juristenkarriere nicht weiter erfüllen wollte. Es dauerte dann aber noch 3 Jahre, bis der älteste Bruder ausgerechnet unter dem französischen Besatzerkönig Jérôme Bonaparte, dem jüngsten Bruder Napoleons, in Kassel seine erste Stelle als Bibliothekar antrat. Im selben Jahr, 1808, starb relativ überraschend die Familienmutter Dorothea Grimm mit nur 52 Jahren. Und damit standen die 6 Grimm-Geschwister, damals zwischen 15 und 23 Jahre alt, auf einen Schlag als Vollwaisen da und waren nun endgültig auf sich alleine gestellt. Nun musste sich die Familie neu organisieren, was schon bald zu Konflikten unter den Geschwistern führte. Davon hören wir im 2. Akt dieses Familiendramas. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und nun Vorhang auf für den 2. Akt unseres Geschwisterdramas mit tragischen Untertönen, nämlich für die Grimms. Und damit Bühne frei und Applaus für den Antistar der Familie. Das schwarze Schaf, Ferdinand. Ein Vater hatte 2 Söhne. Davon war der Ältere klug und gescheit und wusste sich in alles wohl zu schicken. Der Jüngere aber war dumm, konnte nichts begreifen und lernen. Und wenn ihn die Leute sahen, sprachen sie: Mit dem wird der Vater noch seine Last haben. Wenn nun etwas zu tun war, so musste es der Älteste allzeit ausrichten. Hieß ihn aber der Vater noch spät oder gar in der Nacht etwas holen und der Weg ging dabei über den Kirchhof oder sonst einen schaurigen Ort, so antwortete der Ältere wohl: »Ach Vater, es gruselt mir!« Denn er fürchtete sich. Der jüngere Sohn saß in einer Ecke und hörte das mit an und konnte nicht begreifen, was es heißen sollte. »Immer sagen sie, es gruselt mir. Es gruselt mir. Mir aber gruselt's nicht. Das wird wohl eine Kunst sein, von der ich auch nichts verstehe.« So beginnt das Grimms-Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Und so wie der jüngere Sohn darin, mag sich der vierte Grimm-Bruder Ferdinand wohl selbst gesehen haben. Als einen furchtlosen Träumer und Lebenskünstler, der in seiner Familie zwar ständig wegen seiner Sorg- und Planlosigkeit kritisiert wird, am Ende aber als strahlender Gewinner dasteht. Denn ganz anders als sein älterer, fleißiger Bruder im Märchen lässt sich der jüngere Sohn eben nicht verängstigen, sondern wartet cool lässig auf seine große Chance und bekommt am Ende dann tatsächlich die Prinzessin. Ein Glücksrezept, das dem romantischen Schwärmer Ferdinand Grimm wahrscheinlich gefallen hätte. Denn auch er lebte als junger Mann gern sorglos in den Tag hinein, schlief morgens lange aus und blieb nachts lange bücherlesend wach, war ein Vielleser, Abenteurer, Taubenflüsterer, Theater- und Konzertfan und einer der großen Fußgänger der deutschen Literaturgeschichte. Schon aus Geldmangel wanderte Ferdinand Grimm manchmal wochenlang mehrere hundert Kilometer durch Deutschland. Alles Vorlieben und Aktionen, die ihn in den Augen seiner älteren Brüder Jakob und Wilhelm früh suspekt machten. So beklagte sich Wilhelm am 22. April 1809 bitter in einem Brief an Jakob über den damals 20-jährigen Ferdinand. »Liebster Jakob, an die Brüder denke ich mit Leidwesen. Es ist mir so klar, als irgendetwas, das Strenge, ja gewissermaßen Gewalt, bei dem Ferdinand Pflicht ist. Wenn er etwas hätte, ein Streben, das Achtung verdiente, so müsste ihm die Freiheit dazu bleiben. So aber geht er gerade ins Verderben. Ob ein solch Leben, noch 10 Jahre fortgeführt, ihn nicht zu einem Blödsinnigen machen muss, kann leider keine Frage sein.« Auch bei Jakob Grimm nahmen die Klagen über die jüngeren Geschwister nach dem Tod der Mutter 1808 nun deutlich zu. Und auch ihm machte besonders sein viertjüngster Bruder Ferdinand und die Teenager-Schwester Charlotte Sorgen. Beide benahmen sich seiner Meinung nach allzu oft unverschämt faul und geldverschwenderisch. Am 18. Oktober 1809 berichtete Jakob seinem Herzensbruder Wilhelm, der sich zu diesem Zeitpunkt gerade für eine Bäderkur in Halle aufhielt: »Liebster, mit dem Ferdinand wird es täglich ängstlicher. Nicht an sich, sondern durch die Dauer und den Mangel an Hoffnung. Neulich sprach ich mit ihm, er solle sich doch besinnen, ob er außer Landes nichts anzufangen Lust hätte. Wenn wir doch auf irgendeine Art in der Welt einige Macht über ihn hätten. Willst du ihm einmal schreiben? Wenn ich je gewünscht, dass wir reich wären, so wäre es, um ihn unabhängig zu wissen.« Also, es war quasi sein vierter Vorname, der Faule. Ja, man sprach immer nur von der Faule Ferdinand. Und die ganze Geschichte der Faulheit bündelt sich in ihm. Es sind ja zum Teil auch Projektionen und nun seien Sie mal nicht faul, wenn der älteste Bruder Jakob und der zweitälteste Wilhelm ist. Meint Heiner Böhnke, der sich nicht ohne Grund als Literaturdetektiv bezeichnet. Zusammen mit seinem Co-Autor Hans Sarkowitsch hat er es sich nämlich schon länger zur Aufgabe gemacht, die dunklen Kapitel der deutschen Literaturgeschichte aufzudecken und ans Licht zu bringen. Das tragische Schicksal des jüngeren Grimm-Bruders Ferdinand gehört für Böhnke unbedingt dazu. Es gab ein wunderbares Schimpfwort, das habe ich da gelernt. Ferdinand war ein Fensterpfeifer. Das war, ja, was macht er? Er sitzt auf einer Fensterbank und pfeift vor sich hin. Wobei, er war ein sehr guter Pfeifer. Er hat also legendär gut pfeifen können. Ich glaube sogar zweistimmig, was geht. Aber er taugte eben nichts. Ja? Er war die miese Form von Eichendorffs Taugenichts. Also ohne jede Romantik, aber eben nur einfach ein Taugenichts. Dabei hatte Ferdinand offenbar durchaus herausragende Talente. Aber eben leider solche, die in seiner streng protestantischen Familie nichts zählten. Er konnte spielen, schauspielen, er konnte wunderbar singen, er konnte pfeifen, konnte mit Vögeln sich unterhalten, er konnte die nämlich wunderbar nachmachen und war voller schauspielerischer Talente, aber die falschen. Ne? Eben nicht Talente, die auf dem Gymnasium mit Punkten, würde man heute sagen, also mit guten Noten zu belohnen wären. Ferdinand ist nun bestimmt der interessanteste aus dieser Geschwistergruppe, einfach deswegen, weil er, wenn man ihn von Ferne sieht, wie so ein romantischer Taugenichts wirkt. Jemand, der viel liest, der offenbar begabt ist, der schreiben kann, der zum Teil bei den Projekten der Brüder Grimm, also von Wilhelm und von Jakob, mitarbeitet, der selbst Sagensammlungen auflegt. Meint auch Grimm-Biograf Steffen Martus. Er kann den Ärger der älteren Grimms über den jüngeren Luftikus-Bruder allerdings verstehen. Die Grimms erkennen, glaube ich, schon das Talent dieses Bruders, aber er entzieht sich ihnen immer wieder auf eine willkürliche Art und Weise. Er trägt so des Knaben Wunderhorn bei und man könnte sagen, ja prima, also können die Brüder vielleicht nicht nur zu zweit, sondern auch zu dritt mitarbeiten, dann entzieht sich Ferdinand aber sofort wieder. Und dieses Schema wiederholt sich immer wieder. Wegen seiner Unzuverlässigkeit war das Zusammenleben mit Ferdinand Grimm anscheinend nicht leicht. Zur ganzen Wahrheit dieses dunklen Familienkapitels aber gehört, dass der Konflikt zwischen ihm und seinen beiden älteren Brüdern Jakob und Wilhelm im Grunde gar nicht zu vermeiden war. Verkörperte Ferdinand Grimm doch ziemlich exakt den charakterlichen Gegentypus zu seinen bienenfleißigen Brüdern. Kein Wunder darum, dass diese schon bald allergisch auf ihn reagierten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das Ethos, das protestantische Arbeitsethos. Wenn man jemandem erklären will, was ist denn dieser Arbeitseifer, wo kommt denn das her? Da muss man sich den Jakob anschauen. Im Mittelpunkt war die Sonne der Arbeit, die bestrahlte und beschien alles. Und jetzt kommt aber die zweite Ebene dazu. Dieses natürliche, in Anführungsstrichen, familiäre Gefälle, was dort herrschte, wurde stärker von Jakob als von Wilhelm, von dem aber auch, wurde verschärft, indem klar war, dass man auf diesen Faulenzern rumhacken muss. Ja, man muss sie irgendwie zum Arbeiten bringen. Ja, und das faule Pärchen, das waren Ferdinand und die kleine Schwester. Die standen in der Ecke, wurden ständig rumgeschubst und ständig wurde ihnen gesagt, was sie machen sollen. Aber sie waren faul. Nach dem Tod der Mutter 1808 brachen die Konflikte zwischen den sechs Geschwistern dann offen hervor. Zumal die Grimms nach der französischen Besetzung von Kassel 1807 einmal mehr schwer in Geldnot gerieten. Jakob, nun endgültig der Hauptverantwortliche der Familie, nahm in dieser Situation widerwillig die Stelle eines Hofbibliothekars beim neuen französischen König Jérôme Bonaparte an, dem jüngsten Bruder Napoleons, was ihm als Patrioten überhaupt nicht behagte und in einen Gewissenskonflikt stürzte. Denn einerseits entsprach der Bibliotheksjob eigentlich seinen bibliophilen Neigungen. Andererseits aber schämte sich Jakob Grimm dafür, für die französischen Besatzer zu arbeiten. Jakob klagt da sehr, sehr intensiv über seine Geschwister. Jetzt muss man aber sehen, dass er seinen Job erledigt, dass er das Geld verdient in einem Beruf, in dem er sich eigentlich nicht wirklich wohlfühlt. Und was er eigentlich von seinen Geschwistern will, ist sowas wie Respekt oder Anerkennung oder Wertschätzung. Und das vermisst er bei seinen Geschwistern. Aus Sicht von Jakob Grimm opferte er sich also als Hofbibliothekar ab 1808 regelrecht für die Familie auf, ohne dass seine jüngeren Geschwister ihm dies zurückdanken. Eine bittere Kränkung, die ihn umso mehr schmerzte, als er sich kurz darauf auch noch mit seinem Herzensbruder Wilhelm zerstritt. Die wichtigste Auseinandersetzung findet, wenn ich es richtig sehe, 1809 statt, als Wilhelm Grimm auf einen Kuraufenthalt geht, nämlich nach Halle. Er will sich dort von dem romantischen Starmediziner Reil behandeln lassen. Er wird mit den modernsten Therapiemethoden behandelt. Er wird magnetisiert, er wird elektrisiert, er wird einbalsamiert. Und das kostet natürlich Geld. Und er fragt sich jetzt immer, ob Jakob das eigentlich gerne finanziert. Zum Auslöser für diesen wichtigen Streit zwischen den eigentlich unzertrennlichen Brüdern wurde ein Brief von Wilhelm vom 26. Juli 1809. Darin sparte sich der Jüngere nicht nur auffällig die Anrede an Jakob, sondern unterstellte dem Älteren auch, dass der ihm den teuren Kuraufenthalt in Halle nicht gönnen würde. Vorwurfsvoll heißt es an dieser Stelle: Dass in deinem Brief etwas gegen mich gerichtet ist, fühle ich wohl, aber ich weiß nicht was, und das ist meine beste Entschuldigung. Es gibt nur zweierlei: gerade heraus alles zu sagen oder nichts. Das erste ist das Beste. Zu sagen aber, dass man etwas zu sagen habe, quält bloß. Was du auszudrücken scheinst, als läge es direkt an mir, ob ich noch länger hier bleiben werde oder nicht, enthält eine große Ungerechtigkeit, die schon einmal vorgekommen ist, gegen die ich aber nie mehr ein Wort reden oder schreiben werde. Adieu, dein treuer Bruder W. Die anklagenden Zeilen des kurenden Wilhelm schlugen bei Jakob Grimm in Kassel ein wie eine Bombe. Und es brauchte keine 48 Stunden, bis der Ältere am 28. Juli 1809 mit einem ebenso schroff formulierten Brief ohne Anrede und voller Empörung zurückfeuerte. Wie konntest du es über dich bringen, eine solche Stelle, die mich, ich kann nicht sagen, wie erschrocken hat, zu schreiben? Ich habe mich in dein Herz dafür geschämt, und Gott gebe, dass du schon vorher und nicht erst jetzt so bereust, was du so übereilt, unverständig und lieblos schreiben mogtest. Nachdem ich dir in meinen ersten Briefen von Herzen aus meinen Fehler, mein Unrecht gestanden, das ich gegen deinen Aufenthalt in Halle einmal gesprochen, wie war es dir möglich, einen Augenblick an mir ungläubig zu werden? Warum soll ich darüber unzufrieden sein? Um der elenden Kosten willen? Und wie kannst du mir die gemeine Lehre geben, dass es doch noch besser sei, grad herauszugehen oder ganz zu schweigen? Jakob ist zu Hause in Kassel, er muss arbeiten, er muss das Geld beschaffen, sein Beruf, den er nicht wirklich gerne erledigt. Und in diesen Briefwechseln kommen diese kleinen Vorbehalte immer wieder zur Geltung. Und an einem Punkt bricht es gewissermaßen aus Jakob Grimm heraus, weil er diese Verdächtigung seines Bruders, er könne ihm diese Therapie nicht gönnen, dass er erträgt die einfach nicht mehr. So interpretiert Steffen Martus diesen erstaunlich aggressiven Briefwechsel der sonst so harmonisch auftretenden Brüder. Ihr Streit im Sommer 1809 beweist nicht zuletzt, dass Jakob und Wilhelm Grimm keineswegs immer nur ein Herz und eine Seele waren, sondern auch heftige Meinungsverschiedenheiten hatten. Nichtsdestotrotz hatte der Konflikt 1809 für beide kathartische Wirkung. Was die beiden jetzt in dieser Auseinandersetzung lernen, ist, dass man, um eine brüderliche Gemeinschaft zu leben, eben nicht einer Meinung sein muss. Dass es Unterschiede geben darf, und die Grimms haben dann später für dieses Verhältnis eine sehr, sehr schöne, treffende Formulierung gefunden. Sie sprachen nämlich von der inneren Einigkeit der Gegensätze. Und diese innere Einigkeit der Gegensätze, die haben sie tatsächlich zu leben versucht. Was den beiden ältesten Brüdern im Sommer 1809 für ihre Zweiersymbiose gelang, nämlich eine gegenseitige Fehlertoleranz füreinander zu entwickeln, schafften sie im Hinblick auf ihre jüngeren Geschwister Ferdinand und Charlotte jedoch nicht. Stattdessen eskalierte der Streit mit den Jüngeren jetzt zu Hause immer mehr. Im Spätsommer 1810 scheint Jakob Grimm als Ersatzvater dann endgültig mit den Nerven am Ende gewesen zu sein. An Wilhelm, der sich gerade in Marburg befand, schrieb er, dass er inzwischen sogar überlege, Ferdinand und Lotte ganz aus dem Haus zu werfen. Lieber Wilhelm, die Lotte und den Ferdinand betreffend, habe ich die feste Überzeugung, dass es in unserem Hause nicht gut geht, wie es sollte, als bis sie heraus sind. Sie tun nichts Böses, aber auch nichts Gutes. Wenigstens nicht gegen uns andere und erliegen unbeschreiblicher Faulheit. Dieser Brief des damals 25-jährigen Jakob wächst sich im Weiteren zu einer wahren Klagesuada über die Geschwister aus. Was eindringlich zeigt, wie überfordert der älteste Bruder zu diesem Zeitpunkt mit seiner Doppelbelastung als Bibliothekar und Ersatzvater war. Als ich neulich das erste Mal hinauf muss um 11 Uhr, sind sie schon beide aus auf die Messe. Des Abends komme ich um 6 Uhr müd heim, wieder. Niemand zu Haus. Ich hatte mich die ganze Zeit mit albernen Leuten herumgeschlagen und an keinen Bissen Essen gedacht. Zu Hause finde ich die Überbleibsel noch alles auf dem garstigen großen Tisch untereinander. Dazwischen wird mir ein bisschen Suppe und Gemüse gestellt. Wie leicht könnte die Lotte nur ein bisschen Sorge tragen. Mit zehnfacher Liebe wollte ich es vergelten. Wenn ich daran denke, wie mich die Mutter streichelte und alles selber holte, wann ich einmal später vom Kolleg kam. Das verlange ich nicht von der Lotte, aber wie sie abends aus dem Bad kommt, geht sie in ihre Stube. Kein Wort gesprochen, keine Silbe gefragt, wo ich gewesen. Kein guten Morgen, kein guten Abend. Aber mit dem Ferdinand das gewöhnlich lange Gespräch, das ich von Weitem unvernehmlich rauschen höre. Dann fängt der Ferdinand sein Fensterpfeifen an. In der Grimm-Forschung wurden solche Negativurteile über den Bruder Ferdinand, von Jakob oder Wilhelm, oft unhinterfragt übernommen. Was prompt dazu führte, dass jener in der Literaturwissenschaft bis heute schlecht wegkommt, falls er überhaupt Erwähnung findet. Da liest man dann etwa in der Grimm-Biografie der kürzlich verstorbenen Schweizer Germanistin und Schriftstellerin Irma Hildebrand: Bei Ferdinand könnte man die Gründe seines Versagens seinem unsteten und unausgeglichenen Wesen zuschreiben. Seine Neigungen gehen in dieselbe Richtung wie die der ältesten Brüder, aber es fehlt ihm an Ausdauer. Seine Begabung und vor allem seine Moral reichten nicht aus, um sich selbstständig neben Jakob und Wilhelm zu behaupten. Sich einzuordnen in einer Familienarbeitsgemeinschaft unter der strengen Führung Jakobs, dazu war er zu labil. So blieb Ferdinand ohne Namen. Genau gegen dieses Tu-nicht-gut-Image von Ferdinand Grimm aber ziehen die beiden Literaturdetektive Heiner Böhnke und Hans Sarkowitsch schon etwas länger zu Felde. In ihrem 2020 erschienenen Buch »Der fremde Ferdinand« plädieren sie leidenschaftlich für eine positivere Neubewertung des jüngeren Bruders. Es geht uns nicht darum, einen Skandal zu publizieren. Die Arbeit der Brüder Grimm wird davon in keiner Weise betroffen, die Größe und alles gar nicht, sondern es geht eigentlich darum, eine Form der nachgetragenen Gerechtigkeit. Diesem Ferdinand ist keine Gerechtigkeit zu Lebzeiten widerfahren. Und das wollen wir gerne nachholen. Das ist der Grund für unser Buch. Das war das, was uns Tauchernacht angetrieben hat. Endgültig zum schwarzen Schaf der Familie wurde Ferdinand schließlich an Weihnachten 1810 durch einen von ihm ausgelösten Familienskandal. Was er damals jedoch ganz genau an jenem Weihnachtstag in Kassel im Freundes- und Familienkreis gesagt oder getan hat, das wurde leider nie klar ausformuliert und überliefert. Stattdessen deuteten die Brüder das heikle Ereignis in ihren vielen Briefen immer nur vage schamvoll an, weswegen sich darum bis heute viele Vermutungen und Gerüchte ranken. Also man ahnt schon, wenn man die Briefe alle kennt, so irgendwas ist da im Busch. Das schwarze Schaf nimmt langsam seine Farbe an. Ja? Das Schwarz wird dunkler und das Schaf wird fetter und da baut sich was auf. Und dann kommt jener verhängnisvolle Tag. Ich mache das jetzt deshalb ein bisschen spannend, weil die Brüder Grimm, die beiden Ältesten, das auch so spannend gemacht haben. Da ist etwas passiert, worüber wir nicht sprechen und schreiben wollen und können. Das ist so furchtbar. Ja, ich möchte darüber nicht, auch Briefe an die engsten Freunde, Brentano, ja, darüber kann ich dir vielleicht mal was sagen, aber ich schreibe darüber nichts und es ist einfach so. Also, ich meine, das ist die Frage der Grimm-Forschung. Was kann Weihnachten 1810, was kann da passiert sein? Euer Evangelium hat uns recht wohlgetan, da wir seit Christtag in solcher Angst und Kummer gelebt haben, die ich auf kein Papier schreiben und wohl nie erzählen kann. schreibt Jakob Grimm in einem Brief an den engen Freund Achim von Arnim am 22. Januar 1811, also rund 4 Wochen nach dem skandalösen Vorfall. Und weiter heißt es hier: Zu deiner Beruhigung bloß, dass alles wieder auf den besten Weg gebracht worden ist, auf den es kommen konnte, und dass wir von Gott alles hoffen. Es betraf den Ferdinand. Aber frag mich einmal nie darüber, weil ich es für Sünde halte. Den Christtag waren wir noch fröhlich beisammen, es kam erst den Tag nachher. Genau 2 Monate später, am 22. März 1811, berichtet Jakob Grimm seinem alten Juraprofessor Friedrich Karl von Savigny über dasselbe Ereignis. Dass Treue und Liebe das Erste ist, was wir besitzen, habe ich an unserem eigenen Beispiel erfahren. Seit 3 Monaten nun haben wir an unserem 4. Bruder das größte Unglück erlebt, was noch jetzt ebenso hoffnungs- wie hilflos ist wie im Anfang und wovon ich Ihnen nichts schreibe. Ich hänge an meinen Arbeiten gewiss von ganzem Herzen, aber keinen Augenblick hätte ich gesäumt, allem auf immer zu entsagen, wenn ich damit geholfen hätte. Doch Gott allein weiß den Ausgang. Und wieder, 4 Jahre später, spielte Jakob 1815 noch einmal in einem anderen Brief an Savigny auf das Skandalweihnachten 1810 an, als er an dieser Stelle traurig bemerkt: Er hat 10 Jahre unglücklich und verkehrt gelebt und uns recht bekümmert. Doch was genau meinte Jakob Grimm mit all diesen Andeutungen wie das größte Unglück, Sünde oder einem verkehrten Leben in Bezug auf seinen Bruder Ferdinand? Das ist auch über 200 Jahre später immer noch ungeklärt. Die beiden Literaturdetektive Heiner Bönke und Hans Sarkowitsch aber wollten es noch einmal genauer wissen und machten sich auf die Suche nach Antworten in Bibliotheken und Archiven. Akribisch haben sie hier die vielen Briefe und Aufzeichnungen der Grimms noch einmal ganz genau studiert. Und seitdem steht für sie fest, es kann sich beim berühmten Familienskandal der Grimms zu Weihnachten 1810 nur um eines gehandelt haben. Ein homosexuelles Coming-out von Ferdinand. Aus allen Quellen geht hervor, dass er sein Coming-out hatte an dem Tag. Ein homosexuelles Coming-out. So, und die Quellen sind unendlich viele Briefe der Grimms, Klagebriefe über das Ereignis zu Weihnachten und die abseitige, unnatürliche, fremde, unakzeptable, von Gott verfluchte, Sie können noch viel mehr Schimpfworte finden, Unart von Ferdinand. Ja. Die Grimm-Forschung ist genauso gut zum Verdrängen von Quellenmaterial geeignet wie alle anderen. Und ich glaube, das ist einfach, dass die Heiligen der Germanistik, ja, also die Urväter, die Erzväter, vor allem Jakob, dem möchte man keinen Bruder, das möchte man einfach nicht, das möchte man nicht. Aber lesen Sie bitte, lesen Sie die Briefe an Savigny. Was machen wir jetzt? Was sollen wir mit dem machen? Er sieht nicht ab. Sie schreiben natürlich nie, er sieht nicht ab von seinem Schwulsein oder Sodomie hieß das zu der Zeit. Ne? Er kann nicht davon absehen. Wir sagen, wir geben uns alle Mühe, aber nein, er bleibt so, wie er ist. Und da fragen Sie Tod und Teufel um Rat. Und dann kommt die Ratschläge. Das sind so schöne Beispiele der öffentlichen Moral des 19. Jahrhunderts, des frühen 19. Jahrhunderts. Das ist ein wunderbares Studienmaterial. Savigny schreibt, ins Militär. Ins Militär mit dem. Da wird man es ihm austreiben. Und das beste Remedium ist nun mal das Militär. Denn da gibt es keine Zeit, da hat man Arbeit, da hat man Disziplin. Das ist ein Weg. Das ist eigentlich das beste Heilmittel. Als Bönke und Sarkowitsch dann 2020 ihre Biografie über Ferdinand Grimm veröffentlichten, mitsamt ihrer provokanten These von seiner eventuellen Queerness, sorgte das in der Literaturwelt natürlich für Furore und auch für Kritik. Naja, es waren wirklich Fachkollegen, die gesagt haben, das ist keine Beweise. Aber es ist so lächerlich. Diesen Beweis möchte ich mal sehen, ja. Also es bedarf keiner anderen Beweise. Und wir sind nicht schludrig oder wir würden nie etwas behaupten, was wir nicht belegen können. Dann wären wir ja unsere Anerkennung als Literaturdetektive, wären wir los gewesen. Ja? Das sind Fuscher. Ja, die Forscher dachten mir, was ist das denn hier? Was ist denn das? Kein Wort wissen wir, nichts ist bewiesen. Ne? Naja. Und so, wenn Sie diese ganzen Mosaiksteinchen zusammentun, gibt es ein wunderbares Bild. Ja? Also mehr braucht man nicht. Und ich glaube, es sind schon andere Ergebnisse in der Geschichte der Germanistik erzielt worden durch Quellenstudium, die vielleicht viel fragwürdiger sind. Ja. Und was sagt der Berliner Literaturprofessor und Grimm-Biograf Steffen Martus zur neuen provokanten These, dass Ferdinand Grimm die Familie 1810 womöglich mit einem homosexuellen Coming-out schockte? Naja, zunächst mal ist es natürlich eine aufregende These. Jetzt muss man sagen, das ist vielleicht keine sehr plausible Unterstellung in diesem Zusammenhang. Es gibt eigentlich zwei Wörter, auf die sich diese ganze Vermutung stützt. Nämlich einmal ist die Rede davon von seiner Unnatur und zum anderen von seinem verkehrten Leben. Es gibt dann bestimmte Äußerungen, wo man sagt, diese Unnatur, dieses verkehrte Leben, das soll er sozusagen in den Griff bekommen, indem er in die Armee zum Beispiel geht, also im Rahmen dann der antinapoleonischen Kriege nach 1813. Das könnten Indizien dafür sein. Schaut man sich weitere Wortverwendungen im Briefwechsel an, wo es um Unnatürliches, Verkehrtes geht, dann geht es meistens darum, dass Ferdinand faul ist, dass er seinen geselligen Neigungen frönt, dass er nicht dieses Arbeitsethos der Grimms unter Beweis zu stellen bereit ist. Also es ist, glaube ich, eine sehr, sehr spekulative These zu sagen, wir haben es hier mit deutlichen Indizien für Homosexualität zu tun. Daneben kursiert in der Germanistik aber noch eine andere These, wonach hinter dem großen Familienskandal 1810 womöglich eine Frauengeschichte von Ferdinand stecken könnte. Vielleicht, so lautet hier die Vermutung, hatte der attraktive, jüngere Grimm-Bruder ja eine Affäre mit einer der benachbarten Apothekertöchter aus der Familie Wild in Kassel angefangen. Ja, vielleicht sogar noch skandalöser, eine Liebesgeschichte mit der Apothekertochter Dorothea Wild, genannt Dortchen, die sein älterer Bruder Wilhelm dann später 1825 heiratete. So gesehen wäre Ferdinands skandalöses Vergehen Sex vor der Ehe mit einer Sandkastenfreundin der Familie gewesen. Eine Erklärung, die Bönke jedoch wiederum für abwegig hält. Weil in der Grimm-Forschung war man schnell mit einer Frauengeschichte. Naja, der hat sich wahrscheinlich viel zu früh wahrscheinlich an die Frau von Wilhelm rangemacht. In der Wildschen Apotheke, man kannte ja alle. Und da sage ich, das ist nicht ein Verdacht, den man schon lange hegt, sondern das weiß man oder weiß man nicht. Und wenn er es gemacht hat, dann wird das im Familienkreis durch ein wahnsinniges Donnerwetter geklärt. Ja, das ist ja durchaus mal üblich und bekannt. Und das gibt es ein ganz schreckliches Ungewitter und dann ist das verzeihlich. Ja, also ich kann nur jedem empfehlen, der sagt, dass wir uns das ausgedacht haben, sich die Mühe zu machen und diese Quellen zu lesen. Doch wie auch immer, unstrittig ist, dass nach dem Weihnachtseklat der Haussegen bei den Grimms ziemlich schief hing. Und interessant ist dann, in den Briefen nachzulesen, wie unterschiedlich die beiden älteren Brüder im Anschluss darauf reagierten. Denn während Jakob trotz allem versuchte, dem aus seiner Sicht sündigen Ferdinand zu helfen und den Familienfrieden wiederherzustellen, wendete sich Wilhelm jetzt strikt vom jüngeren Bruder ab. In einer Notiz an Jakob vom 28. November 1811 verteufelte er Ferdinand regelrecht in geradezu alttestamentarischer Manier. Du glaubst nicht, lieber Jakob, was ich für traurige Augenblicke erlebe, ja traurige Stunden. Fast kein Mal habe ich mich mit euch zu Tisch setzen können, ohne dass es mir wie ein Pfeil so schmerzlich verwundend durchs Herz geflogen ist. Das macht der Ferdinand, der in einem tiefen Abgrund lebt. Es heißt, wo Liebe gesät wird, da soll Freudigkeit aufgehen. Aber bei ihm ist nichts aufgegangen als eine fürchterliche Selbstquälerei, die von keinem Gott weiß und die kein Himmel tröstet. Das hätte ich nicht geglaubt, dass es mit einem Bruder so weit kommen könnte. Und mein kurzes Leben, das ich so freudig und dankbar, als es Gott erlaubt, hinbringen mögte, wird mir dadurch so sehr verbittert. Dass es Ferdinand Grimm bei solchen Vorwürfen und Schuldzuweisungen seiner älteren Brüder dann nicht mehr allzu lange in Kassel aushielt, ist verständlich. Im August 1812 schnürte er seinen Ranzen und begab sich auf den Weg nach München. Einmal mehr zu Fuß. Ferdinand wollte seinen jüngeren Bruder Ludwig Emil besuchen, der in München gerade mit seinem Kunststudium angefangen hatte. Denn mit dem jüngeren Ludwig Emil verstand er sich neben seiner Schwester Charlotte am besten in der Familie. Ludwig Emil ist zum Studium nach München gegangen, zu dem führenden Professor für Kupferstecherkunst. Und dann geht er nach München, das Beste, was er machen konnte. Man kann es nur jedem empfehlen, der in einem engen Milieu zu ersticken droht, geh weg, soweit es geht. Ja, vielleicht ins Ausland, München war aber ja auch Ausland, Bayern. Und da hat er großartige Sachen gemacht. Ja. Und davon hat dann der Ferdinand profitiert, weil die beiden mochten sich. Und er hatte ein mehr oder weniger doch mäzenatisches Verhältnis zu seinem Bruder. Eigentlich war 1812 nur ein Besuch von Ferdinand in München geplant. Letztlich aber blieb er über 2 Jahre bei Ludwig Emil wohnen. In seiner Autobiografie erinnert sich der jüngste Bruder an seine WG-Zeit mit Ferdinand in München folgendermaßen. 1812 kam er nach München und wir wohnten zusammen. Er ging häufig auf die Bibliothek und hat sich noch allerlei Leute angeschafft, mit denen er umging. Zu Haus schrieb und las er viel. Was er gearbeitet hat, weiß ich nicht. Er sprach nie mit mir darüber. Er ging gern in Konzerte, Theater. Über die Schauspieler, Sänger und Sängerinnen äußerte er sich immer unzufrieden. Über Architektur, Bilder und über fast alles machte er tadelnde Bemerkungen und gewöhnlich sehr bitter. Leute, die 10-mal mehr gelernt hatten wie er, mit diesen disputierte er heftig und hielt sie am Ende doch alle für Esel. Großes Vergnügen machte ihm, wenn er die Leute in den April schicken oder sonst wo in Spaß anführen konnte. Es ist jammerschade, dass er nie mit Ernst eine Beschäftigung getrieben hat. Er hatte ausgezeichnetes Talent für Musik, Malerei und ein seltenes Nachahmungstalent. Aber er war eigensinnig, verschlossen und oft unumgänglich. Und der Bruder war rotzfrech. Das heißt, Ferdinand hat sich mit allen angelegt. Ja, in der Bibliothek traf er dann diese großen Literatur- oder anderen Wissenschaftler. Er nimmt es mit allen auf. Erst macht er sie nach und spottet über sie und dann diskutiert er mit denen von gleich zu gleich. Er hat nichts an der Uni, er hat keinen Titel, gar nicht. Aber er sagt sofort, ja, hören Sie mal, das ist ja völlig verkehrt. Ne? Und das holt er sich durch Frechheit rein. Also es ist auch schon ein Überlebenskünstler. Ja? Was er an Karriere nicht hatte, hat er durch Frechheit und Fähigkeiten wie Nachahmung. Beruflich erfolgreich aber war Ferdinand Grimm in München nicht. Von daher schickte er zwischendurch immer wieder Bettelbriefe an seine älteren Brüder, was den Konflikt mit ihnen natürlich nicht unbedingt entschärfte. Jakob und Wilhelm sandten dem Sorgenbruder dann zwar regelmäßig Geld, jedoch jedes Mal verpackt mit weiteren Ermahnungen. Schließlich war Ferdinand inzwischen Mitte 20 und hatte immer noch keinen festen Job. Die Brüder in Kassel dagegen trieben ihre Wissenschaftskarriere jetzt tüchtig voran. Nachdem sie sich schon vorher als junge Literaturgelehrte in Zeitschriften einen Namen gemacht hatten, veröffentlichten sie bereits 1811 beide ihre ersten Bücher. Jakob eine Studie über den altdeutschen Meistergesang, Wilhelm eine Übersetzung von altdänischen Heldenliedern. 1812 folgte pünktlich zu Weihnachten der erste Band der Kinder- und Hausmärchen. 1813 brachten die Brüder mit den altdeutschen Wäldern zudem ihre eigene Philologenzeitschrift heraus, in der sie regelmäßig Artikel zu Fragen der Quellenforschung publizierten. 1816 und 1818 erschienen dann ihre beiden Bände mit deutschen Sagen, bevor Jakob 1819 seine deutsche Grammatik veröffentlichte. Auch das ein Pionierwerk der Germanistik, weil Jakob Grimm darin unter anderem als erster das Phänomen der mittelhochdeutschen Lautverschiebung analysierte. Kurzum, Die beiden ältesten Grimm-Brüder erbrachten damals in nur wenigen Jahren eine höchst beeindruckende Forschungs- und Publikationsleistung, die sie als Literaturwissenschaftler profilierte und weit über die Grenzen Kassels hinaus bekannt machte. Und doch verlief ihre scheinbare Bilderbuchkarriere in Wahrheit keineswegs so glatt, wie man meinen könnte, betont Steffen Martus. Der Weg nach oben, sagt er, sei für die später weltberühmten Grimms ein höchst steiniger gewesen, voller Enttäuschungen und Rückschläge. Über die Biografie der beiden Brüder Grimm kann man, glaube ich, zwei große Geschichten erzählen. Die eine Geschichte wäre eine geradezu märchenhafte Erfolgsgeschichte. Die würde handeln von zwei Männern, die mit unermüdlichem Arbeitswillen zu weltberühmten Gelehrten werden. Und zugleich ist es eine Erfolgsgeschichte, in der immer wieder Zurückweisungen bemerkbar sind, in der die Grimms sich erfolglos auf Stellen bewerben, in der Konkurrenten ihnen gegenüber ihnen bevorzugt werden, wo sie missachtet werden durch ihre Brotgeber, also vor allen Dingen Fürsten und Könige, wo sie von Kollegen kritisiert werden. Und sogar das berühmteste Projekt der Grimms, die Kinder- und Hausmärchen, so Martus, waren, ganz anders als heute allgemein bekannt, sehr lange ein Reinfall und eine Riesenenttäuschung für die Brüder. Ganz interessant ist, wie Wilhelm Grimm die Verhandlungen mit dem Berliner Verleger Reimer führt, bei dem sie die Kinder- und Hausmärchen publizieren wollen. Er schreibt nämlich 1812 an diesen Verleger, dass die Grimms ein, ich zitiere, wohlfeiles und von unschuldigen Menschen viel gekauftes Buch machen wollen. Das heißt, die beiden wollen jetzt einen Bestseller lancieren. Und das Interessante ist, dass sich selbst über das erfolgreichste Buch der Brüder Grimm, und das sind die Kinder- und Hausmärchen ja, dass sich selbst über dieses erfolgreichste Buch noch immer eine Misserfolgsgeschichte erzählen lassen könnte, weil nämlich die ersten Auflagen der Kinder- und Hausmärchen Flops waren. Aus unserer Perspektive, aber auch aus Perspektive des Verlegers. Jakob und Wilhelm Grimm mussten also, vor allem am Anfang ihrer Karriere, viele äußere Widerstände und Tiefschläge überwinden und wegstecken. Was vielleicht auch erklärt, warum die beiden bei den zeitgleich auftretenden Geschwisterkonflikten dann oft so überreizt und halsstarrig reagierten. Schließlich lag ihnen nicht nur der strauchelnde Bruder Ferdinand auf der Tasche, sondern auch ihr nächstjüngster Bruder Karl. Nachdem Karl 1809 seine erste Stelle bei Bankier Jordis in Kassel verloren hatte, versuchte er 1811 als Kaufmann in Hamburg Fuß zu fassen. Doch auch das misslang. Arbeits- und mittellos zog Karl 1815 wieder bei den ältesten Brüdern und seiner Schwester Charlotte in Kassel ein, was zumindest Wilhelm Grimm nicht allzu sehr überraschte. Er hatte schon im November 1809 in einem Brief an Jakob nach Karls Entlassung bei der Bank prophezeit: Dass es mit dem Karl so kommen würde, habe ich wohl gedacht. Ein Kaufmann wird er doch niemals, weil ihn nichts interessiert. Tatsächlich fehlte dem musisch begabten und bis heute relativ unbekannt gebliebenen Karl Grimm anscheinend von vornherein jedes kaufmännische Geschick. Zumindest scheiterte er in seinem Lehrberuf dann auch noch ein drittes Mal, als er 1816 in Bordeaux versuchte, einen Weinhandel aufzuziehen. Doch auch das ging wieder schief. Am Ende schlug Karl sich mehr schlecht als recht bis zu seinem frühen Tod 1852 als Sprachlehrer in Kassel durch. Sein größter Triumph dürfte gewesen sein, als er sich 1814 zusammen mit seinem Bruder Ludwig Emil freiwillig als Soldat zum Befreiungskrieg gegen Napoleon meldete und als Jäger, also Kavallerist, ins kurhessische Regiment aufgenommen wurde. Wie eine solche Einberufung damals ablief, kann man in den Lebenserinnerungen von Ludwig Emil nachlesen. Mein Bruder Karl ging schon in seiner grünen, reitenden Jägeruniform herum. Anfang Februar 1814 wurde ich dann zum Leutnant beim 3. Landwehrregiment ernannt und ging, so wie ich die Uniform hatte, zu unserem Befehlshaber, dem Kurprinzen, und wurde auf einen Sonntagmorgen dem Kurfürsten vorgestellt. Er ging ganz nah vor uns, war sehr freundlich, ging dann wieder 8 Schritte zurück und betrachtete uns von Kopf bis Fuß, wendete sich dann zu seinem Adjutanten und sagte: »Sehr schöne, große Leute.« Damit war die Sache abgemacht. Auch der angeblich so nichtsnutzige Ferdinand wollte sich 1814 eigentlich freiwillig zur sogenannten vaterländischen Erhebung gegen die Franzosen melden. Schließlich hatte der patriotische Jakob seine drei jüngeren Brüder dazu vorher in Briefen eindringlich ermahnt. Dann aber erkrankte Ferdinand vor seiner Einberufung so schwer an einer Lungenentzündung, dass selbst Wilhelm ihm vom Fronteinsatz abriet. Und im März 1814 besorgt an Jakob schrieb: Lieber Jakob, vom Ferdinand habe ich nach langem Stillschweigen vom 3. März etwas erhalten. Er ist krank gewesen, in nassen Stiefeln gegangen und hat ein Katarrhfieber gehabt, das heftig gewesen sein muss, da es ihn 3 Wochen im Bett gehalten. Ich habe ihm sogleich geschrieben, bei diesen Umständen ja nicht mitzugehen, weil bei solchen Dingen der Rückfall leicht und eine Krankheit im Feld das Allerschwerste. Auf keinen Fall solle er anders als Offizier mitgehen. Karl und Ludwig Emil Grimm kehrten 1815 voller Stolz aus den Befreiungskriegen zurück. Der kränkliche Wilhelm war zwar nicht mitmarschiert, hatte aber immerhin das Honorar für sein neuestes Buch über Hartmann von Aues armen Heinrich an die Kriegskasse gespendet. Und Jakob Grimm nahm 1815 sogar als Mitglied der kurhessischen Delegation an den Verhandlungen beim Wiener Kongress teil, wo es um die Neuordnung Europas ging. Alle Grimm-Brüder waren also mehr oder weniger aktiv an der patriotischen Mission zur Befreiung Deutschlands von Napoleon beteiligt. Alle, außer Ferdinand, der den Befreiungskrieg wegen seiner Bronchitis verpasst hatte. Und damit eine weitere Gelegenheit, sich vor den Brüdern auszuzeichnen. Diese aber wurden jetzt aktiv und besorgten ihrem Problembruder mit vereinter Kraft eine Festanstellung. Mithilfe ihres Promi-Freundes Achim von Arnim konnten Jakob und Wilhelm Grimm ihren Verleger Georg Reimer dazu überreden, Ferdinand 1815 in seinem Berliner Verlag einzustellen, als sogenannten Korrektor, also als einen Verlagsmitarbeiter, der Manuskripte abschrieb und auch Schreibfehler korrigierte. Der vereinbarte Lohn für diesen Job war allerdings denkbar gering und betrug gerade einmal 20 Taler im Monat. Er weiß immer noch nicht, was er machen soll. Und dann wird ihm von den Brüdern der Tipp gegeben, geh doch mal nach Berlin zum Reimer, zu unserem Verleger. Da sind nämlich Weihnachten, ja, die Märchen erschienen, der erste Band. Geh doch mal zu dem, die suchen einen Kopisten. Du hast doch so eine schöne Schrift. Er hat sich da vorgestellt und er hat ihn genommen als Kopisten. Doch bevor Ferdinand 1815 beim Verleger Reimer anfing, dauerte es noch einige Wochen, weil er den langen Weg von München nach Berlin auch diesmal wieder zu Fuß zurücklegte und sich dabei Zeit ließ. Beim Zwischenstopp in Bayreuth schaute Ferdinand Grimm dann beispielsweise erst noch einmal beim damals sehr berühmten Schriftsteller Jean Paul zu Hause vorbei. Und zwar unangekündigt, wohlgemerkt. Erstaunlicherweise aber lud der Star-Autor den ihm völlig unbekannten Ferdinand zu einem Abendessen ein, woraufhin dieser voller Stolz hinterher an seinen Bruder Wilhelm schrieb: Lieber Wilhelm, ich kam da nach Amberg und Bayreuth, wo ich einen Tag bleiben musste. Die Stadt war so hell und freundlich und das Wetter wie Frühlingsvorposten eingetreten, dass ich Lust bekam, zu Jean-Paul zu gehen. Und gegen Abend traf ich ihn bei guter Laune in einem ziemlich eleganten Hause, umgeben mit Frau, einer echten Berlinerin und 2 artigen Mädchen. Sein abgenutzter Überrock war ehedem blau, wie auch das Hemd auf der Brust nicht eben rein zu nennen. Sein Kolorit glich dem eines Weintrinkers. Der Kopf ist dick, ein wenig von Luther hat er, hat hübsche Quetschbacken, die Nase ist ein bisschen unbestimmt, selbst im Profil, die Stirn schön, der Mund auch. Er war so voller Stech und Stichworte, verdrehte mir meine Sätze im Maul und war höchst komisch, dass ich einige Male laut lachen musste. Ferdinand Grimm verfasste auf seiner langen Wanderung nach Berlin 1815 aber nicht nur das amüsante Porträt über Jean Paul. Er traf währenddessen auch immer wieder Menschen, die ihm Sagen und Märchen erzählten und die er sich aufmerksam notierte. Wie seine beiden älteren Brüder Jakob und Wilhelm war auch er ein leidenschaftlicher Sammler alter Volksmythen und gab später 2 Bände mit deutschen Sagen heraus. Doch er ging dabei völlig anders vor als jene, meint Heiner Böhnke. Das, was die Brüder Grimm, Jakob und Wilhelm, vorgaben, dass sie nämlich aus dem Volk und aus der mündlichen Tradition schöpfen, sah ja ganz anders aus. Sie wohnten in Kassel, hatten ihr Kränzchen, so hieß das, und ließen die Erzählerinnen vor allen Dingen, junge Erzählerinnen, mit zum Teil hugenottischem, hochliterarischem Anspruch, zu sich kommen. Haben das dann mitgeschrieben und dann hat Wilhelm es bearbeitet, ja, von wegen Quellentreue. Aber Ferdinand, der ist auf seiner Wanderung nach Berlin, hat er sich erkundigt, ob es hier irgendwelche Leute gibt, möglichst alte, die Sagen erzählen können. Ach, natürlich gibt's die. Und dann hat er den besucht und hat dann eine reiche Ernte eingefahren. Es entbehrt also nicht der Ironie, dass Ferdinand Grimm im Grunde viel mehr dem romantischen Idealbild des umherwandernden Sagen- und Märchensammlers entsprach als seine berühmten Brüder. Diese nämlich behaupteten zwar werbewirksam, dass sie ihre Märchen dem Volksmund abgelauscht hätten, in Wahrheit aber hockten Jakob und Wilhelm, wie man heute weiß, die meiste Zeit zu Hause in Kassel und ließen die MärchenerzählerInnen zu sich kommen. Und damit nicht genug. Bei ihren BeiträgerInnen handelte es sich meistens auch noch keineswegs um sogenannt einfache Leute, sondern um hochgebildete Bürgertöchter. Sprich, von einer volkstümlichen Überlieferung der berühmten Grimms Märchen, wie sie Wilhelm Grimm immer wieder beschwor, konnte eigentlich keine Rede sein. Bei den später unter Pseudonym veröffentlichten Sagensammlungen seines Bruders Ferdinand dagegen schon. Und auch bei einem anderen Literaturprojekt lief der angeblich so faule Tunichtgut jetzt auf einmal zur Hochform auf. Nämlich bei den hinterlassenen Schriften von Heinrich von Kleist. Wer hätte das gedacht, dass Ferdinand, ein großer Liebhaber, ein leidenschaftlicher Liebhaber von Heinrich von Kleist war. Und gerechterweise müsste man sagen, eigentlich war er ein Wegbereiter von Kleist. Denn Kleist war lange Zeit wenig bekannt in Deutschland, vor allen Dingen nicht gutiert. Das war nicht da, wo gehörte der hin? Das war kein Romantiker, was war der überhaupt? Also, und er hat die literarische, außerordentliche Qualität an Kleist als einer der ersten erkannt. Und nun gibt es ein rührendes Denkmal dieser Liebe. Der Ferdinand geht eines Tages mit einem Berliner Freund namens Wilhelm spazieren. Und dann kommen sie an Kleists Grabstätte vorbei und sind ganz entsetzt. Es ist alles überwuchert, überwachsen. Da stehen 6 mickrige Pappeln. Und dann krempelt der faule Ferdinand die Ärmel hoch und bringt erstmal das Grab mit dem Freund zusammen in Ordnung. Dann bepflanzt er es neu mit Pappeln. Also er übernimmt die Verantwortung für die Grabstätte, was niemand anders gemacht hat. Ferdinand Grimm aber beließ es als Verlagsmitarbeiter in Berlin nicht nur bei der Grabpflege für sein Idol. Er überredete seinen Chef, den Verleger Georg Reimer, auch dazu, den literarischen Nachlass des früh verstorbenen Heinrich von Kleist zu publizieren. Dann plant eben Reimer, die Werke von Kleist rauszugeben. Und da wächst er über sich selbst hinaus. Ferdinand verfolgt dieses Projekt des Verlages. Wir würden sagen, er übernimmt das Lektorat. Aber dann schreibt er seinen Brüdern: Ihr Brüder, hört mal zu, da kommt ein Buch von diesem Kleist. Und ich sage euch, das wird der Hammer. Im Originalbrief von Ferdinand Grimm an die älteren Brüder in Kassel klingt das 1816 sehr schwärmerisch. Ein neues, herrliches Buch, welches noch im Sommer erscheint, nenne ich euch, in Heinrich Kleists Nachlass. Es besteht aus 2 Schauspielern, die Hermannsschlacht und der Prinz Friedrich von Hessen-Homburg. Ich lese eben den ganzen Prinzen in Kleists Handschrift. Das Schauspiel ist köstlich, weiter mag ich nicht sagen. Aber man findet zugleich den herrlichen Verfasser in allem. Es ist lächerlich zu glauben, Kleist habe Schiller auf irgendeine Weise nachgeahmt. Wie viel größer ist er und vollkommener gegen diesen. Wie allein steht er nur Goethe zur Seite, der ihn wohl mitunter ernährt, dem er aber auch nie nahegegangen ist. Nur Shakespeare hat ihn geboren, denn Käthchen und besonders die köstliche Familie Schroffenstein stehen vor uns da wie Shakespeare. Tja. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet der schludrige Ferdinand sich zu einer solchen Literaturheldentat aufschwingen würde? Dass ausgerechnet er als Bad Boy der Grimm-Familie neben Ludwig Tieck und Georg Reimer zu einem entscheidenden Retter fürs Werk von Heinrich von Kleist wurde? Die angekündigte Ausgabe mit Kleists nachgelassenen Schriften verzögerte sich dann zwar noch bis ins Jahr 1821, weil Ludwig Tieck erst mühsam die verschollenen Manuskripte des Dramatikers zusammensuchen musste, doch trotzdem. Ferdinand Grimms Verdienste um den tragisch gescheiterten Kleist, der sich 1811 mit nur 34 Jahren am Wannsee das Leben nahm, sind groß, auch wenn das bis heute kaum jemand weiß. Und überhaupt, nach einer langen Phase der Familienstreitigkeiten und Finanzsorgen kehrte nun endlich im Jahr 1816 etwas Ruhe bei den Grimms ein. Man muss sehen, dass das Leben der Brüder Grimm, und zwar auch mit ihren Geschwistern, eigentlich ab 1816, also nachdem die Napoleonischen Kriege vorbei sind, nachdem der Wiener Kongress vorbei ist und die beiden endlich als Bibliothekare angestellt waren, das, was sie immer machen wollten, dass das Leben der Brüder Grimm damals eigentlich konsolidiert schien zumindest. Alles schien sich in diesem Jahr zum Guten zu wenden. Jakob und Wilhelm erhielten ihre Wunschanstellung als Bibliothekare in Kassel beim aus dem Exil zurückgekehrten Kurfürsten. Ihre drei jüngeren Brüder Karl, Ferdinand und Ludwig Emil waren fürs Erste beruflich untergebracht und die kleine Schwester Charlotte erledigte, wie es die beiden Clanchefs wünschten, im Hintergrund brav den Haushalt. Der Geschwisterhaushalt läuft relativ gut, die wissenschaftlichen Arbeiten laufen relativ gut. Sie werden immer mehr anerkannt, also das, was früher für die Grimms so charakteristisch war, dass sie von allen Seiten eigentlich Kritik geerntet haben, das geht langsam weg. Jakob Grimm hat im Rückblick einmal gesagt, diese Zeit sei die glücklichste Zeit seines Lebens gewesen. Und dann ist es wieder so wie bei den Grimms und das kann man eigentlich an allen biografischen Stationen wiederfinden. Es läuft alles gut, endlich läuft alles gut und dann kommt eine Zäsur, in diesem Fall tatsächlich die Zäsur, dass Lotte Grimm den Haushalt verlässt, weil sie Hasenpflug heiratet und damit aus dem Haushalt heraus ist. Diese, nach seinen eigenen Worten, glücklichste Zeit für Jakob Grimm endete also ziemlich abrupt am 2. Juli 1822. Dem Tag, an dem seine Schwester Charlotte ihren Kinderfreund Ludwig Hasenpflug in Kassel heiratete, der 10 Jahre später als Jurist steile Politikkarriere machte. Für die älteren Brüder Jakob und Wilhelm aber bedeutete der Auszug der Schwester nichts Geringeres als eine Katastrophe. Denn nun standen die beiden gelehrten Brüder plötzlich ohne ordnende Frau im Hintergrund da, die ihnen die Alltagspflichten abnahm und so den Rücken für die Forschungsarbeit frei hielt. Das Thema Heiraten rückte nun mit einem Mal in den Vordergrund. Und dann warteten natürlich auch schon wieder die nächsten Familien- und Berufsquerelen auf die beiden Fleißarbeiter aus Kassel. Davon wird im dritten und letzten Akt des tragisch-komischen Geschwisterdramas um die Grimms die Rede sein. Und nun, verehrtes Publikum, Vorhang auf für den dritten und letzten Akt unserer Familientragik-Komödie über die 6 Geschwister Grimm. Und damit zum letzten Mal Vorhang auf für das Putzschneewittchen Charlotte, den Vorzeigebruder Ludwig Emil und das traurige Ende von Ferdinand. Und damit Märchenerzählung ab. Bitte. Als es Morgen war, erwachte Schneewittchen. Und wie es die 7 Zwerge sah, erschrak es. Sie waren aber freundlich und fragten: Wie heißt du? Ich heiße Schneewittchen, antwortete es. Wie bist du in unser Haus gekommen? Sprachen weiter die Zwerge. Da erzählte Schneewittchen ihnen, dass seine Stiefmutter es hätte umbringen wollen lassen. Der Jäger hätte ihm aber das Leben geschenkt. Und da wäre es gelaufen, den ganzen Tag, bis es endlich ihr Häuslein gefunden habe. Die Zwerge sprachen: Willst du unseren Haushalt versehen? Kochen, betten, waschen, nähen und stricken? Und willst du alles ordentlich und reinlich halten? So kannst du bei uns bleiben und es soll dir an nichts fehlen. Brav putzend, waschend und kochend für die 7 Zwerge. So überlebt die Königstochter Schneewittchen, bekanntlich die diversen Mordanschläge ihrer narzisstisch gestörten Stiefmutter, im vielleicht berühmtesten Märchen der Grimms. Und genauso wie das von den Zwergen haushälterisch ausgebeutete Schneewittchen, wird sich auch die jüngste Grimm-Schwester Charlotte oft gefühlt haben. Denn auch sie putzte, kochte, nähte und wusch jahrelang quasi ohne Unterlass für ihre 5 Brüder, ohne dass diese es groß gedankt hätten. Dabei waren die 5 Brüder erst einmal von ihrer kleinen Schwester völlig begeistert, als sie am 10. März 1793 in Steinau zur Welt kam. In seinen Lebenserinnerungen schreibt der jüngste Bruder Ludwig Emil dazu: Wir wilden Jungen hatten das Schwesterchen so lieb, dass sie weinte und sich nicht zu retten wusste, wenn jeder sie küssen wollte. Wäre die jüngste Schwester Lotte, wie sie meistens gerufen wurde, ein Junge gewesen, sie hätte als Nesthäkchen der Familie beste Startchancen gehabt. Aber sie war nun einmal ein Mädchen. Und das bedeutete im patriarchalischen Biedermeierbürgertum des frühen 19. Jahrhunderts ein Mensch zweiter Klasse. Die Situation für Frauen war damals ja sowieso schwieriger, also dass sie einfach kaum Zugang zu Bildung hatten und eigentlich ihr Lebensweg ja vorgegeben war. Meint Ute Lilly Monberg. Sie arbeitet als Ausstellungskuratorin in der Grimm-Welt in Kassel. Neben dem Brüder-Grimm-Haus in Steinau das bekannteste Museum über die Grimm-Familie in Deutschland. Es gab aber auch zu der Zeit der Grimms wenige positive Vorbilder, aber es gab sie immerhin, Bettina von Arnim zum Beispiel, die natürlich aber auch aus einer ganz anderen gesellschaftlichen Position herauskam und aus einem ganz anderen Stand eben auch. Und sie hat sich dann schon sehr emanzipiert im Verhalten, hat ja auch zum Beispiel die Brüder Grimm teilweise so etwas zu ihrem Glück zwingen müssen, hat da ihre Kontakte spielen lassen und hat wirklich auch im Hintergrund die Fäden gezogen. Und das war dann ein ganz anderes Beispiel natürlich für ein Frauenleben. Aber natürlich, Lotte in diesem Stand hatte kaum eine Möglichkeit, sich so zu verhalten und auch so das Leben emanzipiert zu leben. Auf den Spuren der 6 Grimm-Geschwister bin ich also weiter nach Kassel gefahren, in die 2015 eröffnete Grimm-Welt. Das Museum liegt mitten in der Stadt, unweit der Dokumentehalle, direkt neben dem Parkgelände Karlsaue. Und genauso wie schon im Steinauer Museum steht auch hier das berühmte Brüderpaar Jakob und Wilhelm Grimm klar im Vordergrund. Als Besucherin geht es für mich in der Grimm-Welt erst einmal eine Treppe hinab ins Untergeschoss, wo sich zunächst alles um das zweite große Hauptwerk von Jakob und Wilhelm Grimm neben den Kinder- und Hausmärchen dreht, ums Deutsche Wörterbuch. Die beiden Brüder haben daran von 1838 bis zu ihrem Tod unermüdlich gearbeitet, die Vollendung des gigantischen Erklärregisters dann aber selbst nicht mehr erlebt. Die Ausstellung in Kassel dazu gleicht einer begehbaren Installation. Von einem Hauptgang zweigen lauter Nebengänge mit leuchtenden Buchstaben ab. So, als befände man sich als BesucherInnen quasi mittendrin im Grimmschen Wörterbuch. Doch anders als im Alphabet fängt dieses begehbare Wörterbuch nicht mit dem Buchstaben A an, sondern mit einem leuchtenden Z. Das Deutsche Wörterbuch ist eigentlich ein ganz faszinierendes Projekt und wirklich auch eine Mammutaufgabe. Erklärt mir Kuratorin Monberg, als wir im Z-Gang stehen. Das ist eigentlich auch so das größte und längste und auch das letzte Projekt, was Jakob und Wilhelm zusammen bearbeitet haben. Und am Anfang, als sie mit dem Deutschen Wörterbuch gestartet sind, sind sie davon ausgegangen, dass das Projekt vielleicht 10 Jahre benötigen würde. Und am Ende waren es ja dann weit über 100 Jahre, in denen eben auch Generationen von Wissenschaftlern daran beteiligt waren. Aber es ist eben sehr faszinierend, wenn man sich zum Beispiel auch hier eine Wand anschaut, die wir im Ausstellungshaus zeigen. Das zeigt eben auch die vielen Zettel, die nur alleine für den Begriff Zettel gesammelt wurden. Und man sieht eben auch, wie kleinteilig und akribisch die Arbeitsweise war. Und es war eben wirklich ein sehr, sehr großes Projekt, was über viele Jahrzehnte dann gedauert hat. Im Z-Gang sind an einer Stellwand hunderte von aufgespießten Zetteln hinter einer Glasscheibe zu sehen. Alles Kärtchen mit handschriftlichen Erklärungen nur zu dem Begriff Zettel, die von Jakob und Wilhelm Grimm und ihren UnterstützerInnen fürs Deutsche Wörterbuch zusammengetragen wurden. Wie viele Zettel sind das da so hinter der Wand? Das sind 1119 sogenannte Belegzettel, die dann eben gesammelt wurden. Und die sind eben nicht nur von Jakob und Wilhelm, sondern eben auch von vielen Mitarbeitern oder Mitgliedern so aus diesem Netzwerk. Also sie hatten schon ein Netzwerk, bevor es überhaupt soziale Medien gab. Und das funktionierte tatsächlich damals über Briefe, und zwar sehr regen Briefkontakt. Das heißt, sie haben die Begriffe gesammelt und sie haben dann wirklich nachgeforscht. Genau, sie haben wirklich nachgeforscht, woher kommt auch der Begriff, wo wurde er bisher angewendet, auch in der Literatur, und haben das dann eben alles zusammengetragen. Und wenn man das Deutsche Wörterbuch liest, dann ist es eben kein Lesewerk, wo man sich gerne heransetzt, sondern es sammelte zum Beispiel die historische Bedeutung von Begriffen auch schon von Luther an. Und ja, man sieht eben, sie haben immer wieder sprachhistorisch auch gearbeitet, was sie schon im Studium gelernt haben, auch von ihrem Professor Savigny, der eben die historisch-kritische Methode angewandt hat. Und das haben sie in Sprachwissenschaft übertragen. Ziemlich großen Wahnsinn eigentlich. Ja, eigentlich schon, ja. Wenn man sich vorstellt, einfach die Massen an Begriffen und einfach die gesamte deutsche Sprache dann quasi zu erforschen mit all ihren zugehörigen Begriffen. Das war einfach ja eine unvorstellbare Aufgabe und sie haben es einfach tatsächlich unterschätzt. Wie weit sind die gekommen? Also Jakob hat die Buchstaben A, B, C und den Buchstaben F beforscht und ist dann quasi über den Begriff Frucht, so sagt man dann immer, verstorben. Und Wilhelm hat etwas weniger den Buchstaben D bearbeitet. Und der Rest wurde dann eben von vielen Wissenschaftlern danach bearbeitet. Also der letzte Band ist 1961 erschienen und der Quellenband dann noch 1971. Und es gab dann nochmal ein Projekt, wo die ersten Buchstaben dann nochmal neu bearbeitet wurden. Heute kann man sich die überarbeitete Version des Grimmschen Wörterbuchs im Internet anschauen. Die beiden Brüder selbst haben den Abschluss ihres letzten gigantomanischen Sammelprojekts naturgemäß nicht mehr erlebt. Und dass sie sich überhaupt auf dieses eigentlich schon auf den ersten Blick größenwahnsinnige Forschungsabenteuer eingelassen haben, hatte 1838 sicherlich mit ihrer damaligen Lebenssituation zu tun. Denn in diesem Jahr waren Jakob und Wilhelm Grimm nach dem Aufstand der Göttinger Sieben gerade als Uniprofessoren entlassen worden und wollten ihren teilweise ramponierten Wissenschaftsruf mit einem Kracherprojekt von nationaler Größe wieder aufpolieren. Das verleitete sie 1838 dazu, übermütig einen Vertrag mit der Weidmannschen Verlagsbuchhandlung über das Deutsche Wörterbuch abzuschließen, meint Biograf Steffen Martus. Die Planungen zum Deutschen Wörterbuch gehören wahrscheinlich zum Blauäugigsten, was die Grimms je gemacht haben. Sie dachten tatsächlich, sie würden mit diesem Projekt in wenigen Bänden innerhalb von 10 Jahren durchkommen. Dann justieren sie manchmal noch nach, aber dass sie es im Prinzip bloß bis in den dritten Band schaffen würden, damit hätten sie bestimmt nicht gerechnet. Zumindest nicht am Anfang, als sie die Verträge mit den Verlegern abgeschlossen haben. Wie alle ihre sprach- und literaturhistorischen Sammelprojekte war auch das Deutsche Wörterbuch der beiden Grimm-Brüder im Kern patriotisch motiviert. Sie verstanden ihre Arbeit daran als Grundlagenforschung für eine Sprachnation Deutschland und waren überzeugt davon, dass sich die nationale Identität primär auf eine gemeinsame Muttersprache gründete. Diese deutsche Muttersprache wollten sie mit ihrem Wörterbuch in all ihren Facetten und Varianten aufzeigen und erhalten. Was die Grimms interessiert hat, war, diese Vielfalt zu bewahren. Also wiederum geht es darum, mit Deutsch so eine Art Einheitssignal zu geben und zugleich aber die Vielfalt und die Mannigfaltigkeit, die sich in dieser Einheit verbirgt, immer zur Geltung zu bringen. Man könnte hier wirklich von so etwas wie Sprachpolitik bei den Grimms sprechen. Es soll ja ein Wörterbuch sein, das die Sprache von Luther bis Goethe versammelt. Aber durch die Fülle der Belege wird eben deutlich gemacht, dass es für jedes Wort nicht eine klare, definierbare Bedeutung gibt, sondern eine Vielfalt von Bedeutungen und Bedeutungsnuancen. Da eine Sprache kein festes, unveränderliches Gebilde ist, sondern ein sich permanent wandelndes Phänomen, erkannte Jakob Grimm bei seiner Wörterbucharbeit schnell, dass die notierten Erklärungen zu den einzelnen Begriffen nur begrenzte Gültigkeit hatten. Darum fing er schon bald an, seine Erläuterungen immer wieder neu umzuschreiben und auf beigefügten Sonderzetteln neu zu kommentieren. Auch aus diesem Grund konnte die Sisyphus-Arbeit am Wörterbuch letztlich nie wirklich fertig werden. Zu den faszinierendsten Elementen an diesem deutschen Wörterbuch gehört, dass Jakob Grimm, sobald er eine Lage fertiggestellt hat, unmittelbar an die Überarbeitung des Buches gedacht hat, weswegen er sich auch dagegen gewehrt hat, dass dieses Buch in einem starren Satz gesetzt wird. Er wollte sozusagen die Beweglichkeit auch in der Druckvorlage des Buches bewahrt wissen, um sagen, seine Mobilität, seine Sensibilität unter Beweis zu stellen. Kuratorin Ute Lilly Monberg und ich lassen den Ausstellungsbereich zum Deutschen Wörterbuch hinter uns und schlendern weiter ins zweite Untergeschoss der Grimmwelt. Hier erfährt man so einiges über die Entstehung und Verbreitung der Kinder- und Hausmärchen und zum biografischen Background der Grimms. Und damit auch ein bisschen etwas über die vier jüngeren Geschwister von Jakob und Wilhelm. So kann man hier zum Beispiel Gebrauchsgegenstände aus dem persönlichen Nachlass der Familie besichtigen. Darunter ein Nähtischchen, das der Schwester Charlotte gehört hat. Das sind eben verschiedene Gegenstände, die tatsächlich noch aus dem Nachlass der Grimms und der Angehörigen der Familie stammen. Und hier sehen wir zum Beispiel auch noch mal ein Bild von Lotte. Genau hier unten sieht man noch mal ein Bild von der Schwester Lotte. Das zeigt sie eben in der Torwache. Das war ja eine der Wohnungen hier in Kassel der Grimms. Und ja, hier neben ist zum Beispiel auch ein Nähtisch, der aus dem Nachlass von Lotte auch kommt. Und man sieht natürlich, was die Aufgaben der Frauen waren. Also sie hat natürlich nicht die Ausbildung erhalten, die ihre Brüder erhalten haben und besonders eben Jakob und Wilhelm. Und Handarbeiten gehörte eben auch zu ihren Tätigkeiten. Dabei war die jüngste Schwester Charlotte, wie alle sechs Grimm-Geschwister, offenbar ebenfalls kreativ begabt und literarisch gebildet. Das zumindest sagt Literaturdetektiv Heiner Böhnke, der viele Briefe von ihr gelesen hat. Sie haben alle geschrieben. Lotte hat auch geschrieben. Allerdings, sie hat nun wirklich die Frauenrolle des 19. Jahrhunderts ausgekostet, also in Anführungsstrichen. Sie hat gestrickt und gehäkelt und sonst irgendwas, hat aber wunderbare Briefe geschrieben. Wenn man also mal 3 Monate Zeit hat und nichts zu lesen, dann sollte man die Editionen der Briefe der gesamten Familie lesen. Und siehe da, sie schreibt großartige Briefe. Also sie konnte auch schreiben. Genutzt aber hat Charlotte Grimm ihre Schreibbegabung wenig. Denn nach dem frühen Tod der Mutter 1808 wurde sie mit 15 Jahren von ihren beiden ältesten Brüdern, Jakob und Wilhelm, sofort in die Rolle der Ersatzmutter gedrängt, was völlig unangemessen für die Teenagerin war. Man muss ja auch immer bedenken, als die Mutter gestorben ist, war ja die Schwester Lotte gerade mal 15 Jahre alt. Und sie hatte dann quasi die Verantwortung für den Haushalt mit einer Magd zusammen. Aber sie musste eben ganz viel organisieren und machen und war natürlich am Anfang in dem Alter auch völlig überfordert. Die 15-jährige Charlotte rebellierte zwar zunächst gegen die ihr zugewiesene Haushälterinnenrolle, letztlich aber, glaubt Kuratorin Monberg, hätte sie als Jüngste gegen die dominanten Alpha-Brüder Jakob und Wilhelm keine Chance gehabt. Also sie hat eben schon auch gesagt, dass sie eigentlich das nicht machen möchte so. Und es ist auch bekannt, dass Jakob so Schwierigkeiten etwas mit ihr hatte. Sie ist auch manchmal grußlos an ihm vorbeigegangen und es war eben alles nicht so einfach. Aber natürlich ja, musste sie sich dann irgendwie auch in diese Rolle fügen und jeder musste eben auch in diesem Familiengefüge eine gewisse Rolle einnehmen. Die Jüngste im Familienverband, Lotte, entspricht in ihrer Jugendzeit nicht der Rolle der sich willig Einordnenden. Das treibt fast einer Katastrophe zu, als sie nach dem Tod der Mutter unversehens mit 15 hart in die Pflicht genommen wird. In einem Alter, wo ihre Freundinnen nichts als Kleidersorgen und Ballbekanntschaften im Kopf haben, hat sie einen ganzen Haushalt am Hals. 5 Brüder, alle ohne geregeltes Einkommen, wenig Geld in der Küchenkasse, keinerlei Erfahrung im Wirtschaften und Planen und die einzige Magd, die alte Katharine, kündigt den Dienst auf. So beschrieb die Grimm-Biografin Irma Hildebrand die 1808 erfolgte Herabstufung der Schwester Charlotte zur familiären Dienstmagd. Mit anderen Worten, die 15-jährige Charlotte Grimm wachte nach dem Tod ihrer Mutter in einem richtigen Albtraum auf. Denn ihr wurde nun mit einem Mal die Verantwortung für den Haushalt aufgebürdet. Eine Arbeitsüberlastung, die prompt dazu führte, dass die Schwester Fehler machte. Wofür sie dann wiederum von ihren beiden Erzieherbrüdern Jakob und Wilhelm regelmäßig ausgeschimpft wurde. Wahrlich kein Cinderella-Traum. Lotte und auch Ferdinand sind sehr oft dann auch kritisiert worden. Also sie würden zwar nichts Böses tun, aber auch nichts Gutes, so dem Sinne nach. Und da war auch die Überlegung, ob die beiden nicht ausziehen sollten. Also es war natürlich nicht einfach, diese jungen Menschen alle so auf sich allein gestellt in einer WG, wie man heute sagen würde. Und natürlich hat es dort auch an der einen oder anderen Stelle dann geknallt. Lotte ist ein besonderer Fall, weil sie ja, sie hatte nicht nur das Frauenbild zu realisieren, zu verkörpern, sie hatte auch noch unter dem Spott von Wilhelm und Jakob zu leiden. Betont auch Heiner Böhnke. Denn die beiden, die waren auch sehr spöttisch und herabsetzend. Sie waren durchaus in der Lage, in der Familie so Barrieren aufzubauen. Und die waren beide gleich faul. Lotte und Ferdinand, die waren verbrüdert bzw. vergeschwistert im Zeichen der Faulheit. Die Degradierung der Schwester Charlotte zum Putzschneewittchen wirkt umso erschütternder, wenn man bedenkt, dass es vor allem ihre Freundschaftskontakte waren, von denen Jakob und Wilhelm Grimm später für ihre Märchenbände entscheidend profitierten. Denn es waren Lottes Kinderfreundinnen Marie Hassenpflug und Dorothea Wild, die später zu den wichtigsten Märchenbeiträgerinnen wurden. Offiziell gedankt aber haben der Schwester die älteren Brüder dafür nie. Ebenso wenig wie für ihre Schufterei im Haushalt, die in bürgerlich-konservativen Kreisen damals als selbstverständliche Frauenpflicht galt. In ihrer Not habe sich die getriezte Charlotte dann schließlich mit ihren ebenfalls oft gescholtenen Brüdern Ferdinand und Ludwig Emil verbündet, glaubt Böhnke. Also wir hatten diese Parteien, aber sie haben eben verstanden, ein Zweckbündnis einzugehen. Ferdinand und Ludwig Emil. Und dann Lotte im Schlepptau, die wurde auch aufgenommen, weil sie ja eben auch gerne pfiff und in der Fensterbank saß. Wie sehr sich die oft als faul beschimpfte Charlotte tatsächlich jahrelang für ihre Brüder krumm legte, erkannten Jakob und Wilhelm Grimm wohl erst, als die Schwester 1822 wegen ihrer Heirat mit Ludwig Hassenpflug auszog. Nun nämlich blieb vieles liegen und versank die Junggesellen-WG von Jakob und Wilhelm offenbar schleichend im Chaos. Zumindest klagte Jakob Grimm nur 12 Tage nach der Hochzeit seiner Schwester in einem Brief an seinen geistigen Ziehvater Savigny vom 14. Juli 1822. Wir führen wieder einen halbstudentischen Haushalt, wobei mich einiges, zum Beispiel das Zusammensuchen und Aufschreiben der Wäsche, schwer ankommt. Naja, sie waren ja eigentlich mit Arbeiten auch befasst und das war eben auch ihr Lebensschwerpunkt. Aber jedenfalls war das Problem ja, als die Schwester Lotte heiratete und ausgezogen ist, dann standen die beiden eben erstmal allein da und natürlich wollten sie den Haushalt nicht machen und das konnten sie ja auch zeitlich gar nicht. Resümiert Grimmwelt-Kuratorin Monberg die Lage im Hause Grimm 1822 schmunzelnd. Die schmutzige Wäsche jedenfalls stapelte sich. Das Essen musste weiter auf den Tisch kommen und das Geschirr wusch sich auch nicht von selbst. Was also tun? Die beiden Schreibtischtäter, Jakob und Wilhelm, bis dahin überzeugte Junggesellen, erkannten Handlungsbedarf und wurden sich bald einig. Eine neue Frau musste ins Haus, die wieder verlässlich für Sauberkeit, Ordnung und Nahrungszufuhr sorgte. Oder wie es Irma Hildebrand in ihrer Biografie formulierte? Man hat den Eindruck, dass den Grimms, wenn sie überhaupt eine Bindung erwägen, mehr als alle Leidenschaft ein geregelter Hausstand wichtig ist. Ruhiges, kontinuierliches Arbeiten hat den Vorrang. So kam es wohl nicht zuletzt aus pragmatischen Gründen 1825 zur Heirat von Wilhelm Grimm mit der 7 Jahre jüngeren Dorothea Wild, genannt Dortchen. Also mit eben jener benachbarten Apothekertochter in Kassel, die seit Kindertagen eng mit der Schwester Lotte befreundet war. Man kannte sich also lange und gut. Und auch Jakob Grimm hatte nichts gegen die Hochzeit seines Herzensbruders einzuwenden. Zur Verblüffung vieler Zeitgenossen aber zog er danach keineswegs aus dem gemeinsamen Haus aus, sondern blieb bei den zwei frisch Vermählten wohnen. Fortan führten die symbiotischen Grimm-Brüder mit Dortchen also eine Ehe zu dritt, wenn auch ohne erotische Komplikationen. Was in der Öffentlichkeit für Erstaunen sorgte. Und bald für Spott. 1853 feierte etwa eine Theaterkomödie in Dresden Premiere, die sich kaum verhohlen über die Unzertrennlichkeit der gelehrten Brüder lustig machte. Ihr bezeichnender Witztitel: Einer muss heiraten. Kuratorin Ute Lilly Monberg kann mir in Kassel sogar einen Original-Ankündigungszettel von dieser Theateraufführung präsentieren. Geschrieben hatte das Stück der heute völlig unbekannte Autor Alexander Viktor Zechmeister. Sapalot! Soll einem da nicht die Geduld reißen? Ist es nicht eine Sünde und Schande, dass ein paar tüchtige, kräftige junge Männer, die etwas Rechtes zu leisten imstande wären, hinter ihren Büchern vertrocknen wie in Rauch gehangene Heringe? Mit dieser Schimpftirade einer Tante über ihre zwei ledigen Professorenneffen beginnt das Lästerlustspiel »Einer muss heiraten« von 1853. Doch worum geht's darin genau? Das weiß der Literaturprofessor Steffen Martus. Dieser Einakter handelt tatsächlich von der Eheschließung der Brüder Zorn, von Jakob und von Wilhelm Zorn, die bei ihrer Tante wohnen. Und diese Tante sagt, diese beiden Typen müssen endlich heiraten, die müssen raus, da muss irgendwas passieren. Die vergraben sich bloß in ihre Schriften, in ihre Pergamentwerke. Und diese Tante sagt dann in diesem Drama zu den beiden, einer von euch muss heiraten. Die beiden sind schockiert. Heiraten ist etwas, was sie sich offenbar nicht vorstellen konnten. Sie losen und wer verliert, muss tatsächlich heiraten. Es trifft Jakob, der wirbt dann um eine Frau und hinterrücks wird er aber von Wilhelm Zorn überholt. Und dann kommt es zu dieser Eheschließung. Und das zeigt natürlich schon, dass die Ehe zwischen Wilhelm und Dorothea Grimm, die sehr, sehr harmonisch verlaufen ist, dass die Eheanbahnung und Schließung auch für die Zeitgenossen so ein bisschen mit Augenzwinkern betrachtet wurde. Wie schon im Brüder-Grimm-Haus in Steinau sind in der Grimm-Welt im zweiten Untergeschoss auch mehrere Familienporträts des sogenannten Malerbruders Ludwig Emil als Faksimile zu sehen, die er über Jahre und Jahrzehnte hinweg von seinen Geschwistern und deren Kindern gezeichnet hat. Darunter auch das berühmte Doppelporträt von Jakob und Wilhelm Grimm, das früher den 1000-Markschein zierte. Zeichnerisch hat der jüngste Bruder das Leben der Grimms in Porträts festgehalten und damit unser heutiges Bild von ihnen als bildungsbürgerliche Vorzeigefamilie geprägt. Vor allem seine Schwester Charlotte und ihre 5 Kinder hat Ludwig Emil öfter gezeichnet. Mit deren Ehemann Ludwig Hassenpflug allerdings verstanden sich die Grimms dann schon bald nicht mehr so gut, obwohl jener eigentlich ein alter Kinderfreund von ihnen war. Ludwig war nämlich der jüngere Bruder von Lottes Kinderfreundin Marie Hassenpflug und gehörte damit schon früh zum erweiterten Familienkreis. Doch als erwachsener Jurist vertrat er eine dermaßen rückwärtsgewandte, antiliberale Politik, dass selbst die überzeugten Monarchisten Jakob und Wilhelm Grimm irgendwann nur noch den Kopf schütteln konnten. Endgültig zum Bruch mit dem reaktionären Schwager kam es, als dieser als Antwort auf die hessischen Aufstände vom Kurfürsten 1832 zum Innenminister ernannt wurde und daraufhin mit harter Hand gegen Demokraten und Monarchiegegner vorging. Hassenpflug war dann eben sehr konservativ, von daher war das Verhältnis dann wirklich auch schwieriger. Und Lotte hat dann eben sich dort eingefügt, sag ich mal. Und es gab ja einige Kinder auch aus der Ehe, aber sie ist dann ja auch relativ früh verstorben. So, und hat das Schicksal ja auch vieler Frauen geteilt, dass sie dann quasi die letzte Geburt dann nicht mehr verkraftet hat. Musik. Wie so viele Frauen damals starb auch Lotte Grimm 1833 im Kindbett mit nur 40 Jahren, nachdem sie ihr sechstes Kind entbunden hatte. Was für ein tragisches Frauenleben. Schließlich kann man sich kaum vorstellen, dass sie sich vorher als fünffache Mutter an der Seite ihres erzreaktionären Mannes besonders frei entfalten konnte. Heiner Böhnke jedenfalls hat kein gutes Wort für Hassenpflug parat. Der Ludwig wird auch genannt der Hessenfluch. Er war Minister, er war alles Mögliche und er war ein großer Feind der Demokratie. Also Hessen-Kassel hatte damals eine ganz liberale Verfassung und er hat die bekämpft. Also er war wirklich ein übler Bursche. Und da kann man auch mal studieren, wie Familienbande und politische Gegnerschaft, wie schwer das ist, das auszubalancieren. Wilhelm und Jakob, die waren, weiß Gott, auch keine Demokraten, das gab es ja in Deutschland zu der Zeit gar nicht. Es waren Liberale, aber sie waren immerhin im Vorparlament vertreten. Ne? Und der Hassenpflug hat es, wo er konnte, draufgeprügelt als Minister. Er hatte Macht und das gärte. Das war eine richtige politische, harte Gegnerschaft. Und irgendwann haben die Brüder dann geschrieben, so Ludwig, so geht's nicht. Ne? Also da haben sie sich von ihm losgesagt. Doch bevor sich die Grimms von Ludwig Hassenpflug trennten, bedienten sie sich noch geschickt seines Einflusses und erwürgten über ihren Schwager, dass ihr jüngster Bruder Ludwig Emil 1832 eine Professur an der Kunstakademie in Kassel erhielt. Und überhaupt Ludwig Emil, der stieg nun immer mehr zum Liebling und Vorzeigebruder der beiden älteren Grimms auf. Ludwig Emil ist bestimmt derjenige von den jüngeren Geschwistern der Grimms, mit dem Jakob und Wilhelm am zufriedensten gewesen sind. Vielleicht auch deswegen, weil sie seine Interessen, seine Begabung gut erkannt haben, dass die also im Künstlerischen, im Malerischen gelegen haben. Dann ist es wiederum so, dass Ludwig Emil den Karrierevorschlägen einfach gefolgt ist, dass er die Kontakte, die ihm die Grimms, die Brüder Grimm eröffnet haben, angenommen hat, dass er sich da gut bewährt hat, gut arrangiert hat, dass er in München oder in Heidelberg dann entsprechende Leistungen erbracht hat. Das haben Jakob und Wilhelm bestimmt gutiert. Auch, dass er 1814, 1815, dass er da eben auch eine ganz gute Figur bei der Armee macht. Also all das trägt dazu bei, gewissermaßen Pluspunkte zu sammeln. Ludwig Emil gelang es also letztlich am besten von den jüngeren Geschwistern, sich bei den Alpha-Brüdern Jakob und Wilhelm Respekt zu verschaffen. Und er ist darum heute derjenige von ihnen, den man neben dem berühmten Bruderpaar am besten kennt. Anders als Ferdinand, der 1820 und 1838 unter dem Pseudonym Philipp von Steinau selbst Sagen herausgab, stellte Ludwig Emil als Maler und Zeichner für Jakob und Wilhelm von vornherein keine Konkurrenzgefahr dar. Das brachte ihn früh aus der Schusslinie, sagt Böhnke. Der hat Erfolg gehabt, der hat Sachen illustriert, vor allen Dingen hat er dauernd die Familie porträtiert, die Bilder. Wunderbare Porträts, ja, und zwar am laufenden Meter. Und natürlich auch die Brüder, die beiden Ältesten, die finden sich da auch sehr schön. Und das ikonische Bild der beiden Brüder stammt natürlich von Ludwig Emil. Und er hat leicht erkannt, ich darf den nicht auf ihrem Gebiet, darf ich ihnen nicht zu nahe kommen. Das sollte man nicht machen. Das war klug, aber er konnte es auch. Weil Ludwig Emil in seinen Zeichnungen außerdem regelmäßig handschriftlich etwas reinschrieb und seinen Figuren auch immer wieder gern Worte in den Mund legte, gilt er heute bei manchen sogar als Pionier des Comic. Zum Beispiel in dem Bild, was wir oben eben zeigen, da lässt er sogar einen Hund sprechen, der eben die Bevölkerung auffordert, doch wieder nach Hause zu gehen. Während das Leben des jüngsten Grimm-Bruders Ludwig Emil mit der Kunstprofessur 1832 eine glückliche Wende nahm, ereilte seine beiden älteren Brüder Jakob und Wilhelm kurz vorher der nächste Rückschlag. Jakob hatte sich nämlich 1829, nachdem sein Vorgesetzter gestorben war, um die frei gewordene Stelle des Chefbibliothekars beim hessischen Kurfürsten beworben. Im Grunde eine Formsache, weil niemand damals ernsthaft bezweifelte, dass Jakob Grimm der beste Kandidat für den Posten war. Der hessische Kurfürst Wilhelm II. Aber lehnte Jakobs Bewerbung damals schroff ab. vermutlich aus privater Rache. Wilhelm II. War anscheinend verärgert darüber, dass die beiden berühmten Grimm-Brüder sich zu jener Zeit häufig zum Vorlesekränzchen bei seiner Ehefrau, der Kurfürstin Auguste, trafen, die von ihrem Mann getrennt lebte und wegen dessen Mätresse mit ihm im Clinch lag. Der abschlägige Bewerbungsbescheid aber bedeutete einen derart heftigen Affront, dass die Grimms ihn nicht übergehen konnten. Schweren Herzens quittierten beide ihren Dienst als Bibliothekare und nahmen einen Ruf als Professoren an der Universität Göttingen an. Nach 25 Jahren verließen sie 1830 wehmütig ihr geliebtes Kassel. Kassel und die Grimms, das ist ja eine ganz innige Verbindung, kann man sagen. Ich glaube, das war der Ort, wo sie am längsten gewohnt haben, ne? Genau, und hier sind tatsächlich auch die meisten Märchen zusammengetragen worden. Also schon in der Wohnung in der Marktgasse, in der sie damals eben lebten, sind eben sehr viele Märchen gesammelt worden. Nicht so ganz, wie man es sich heute langläufig vorstellt, eben dass die Grimms rumgezogen sind und sich vom einfachen Volk die Märchen haben erzählen lassen, sondern sie hatten eben viele, hauptsächlich sogar Frauen, die eben diese Märchen ihnen beigetragen haben. Das war ein sehr wichtiger Teil ihrer Arbeit hier eben in Kassel. Und natürlich war dann auch der größte Teil der Familie später hier in Kassel. Und auch die Schwester hat hier geheiratet. Und sie haben es im Prinzip auch immer als Heimat betrachtet und waren dann auch sehr unglücklich, wenn sie woanders hingehen mussten, zum Beispiel nach Göttingen oder Berlin. Da waren sie dann eben nicht so glücklich. Schon vor dem Auszug aus Kassel hatte Wilhelm Grimm damit begonnen, einen ganz eigenen, neuartigen literarischen Erzählton zu kreieren. Eben jenen typischen Es-war-einmal-Sound, der die Grimms-Märchen bis heute so unverwechselbar und weltberühmt macht. Wilhelm Grimm hat gewissermaßen den Märchenton erfunden, von dem wir wahrscheinlich heutzutage glauben, dass Märchen sich eigentlich so anhören müssen. Und vielleicht kann man an einem Beispiel sich ganz, ganz kurz klar machen, wie diese Bearbeitung von Wilhelm Grimm eigentlich aussah, indem man den ersten Satz des Eröffnungsmärchens, nämlich des Froschkönigs, sich anschaut. Als die Grimms für Brentano diese handschriftliche Sammlung erstellen, lautet der erste Satz des Märchens ganz lapidar: Die jüngste Tochter des Königs ging hinaus in den Wald und setzte sich in einen kühlen Brunnen. Punkt. In der Fassung, in der die Grimms diesen Text zum ersten Mal publizieren, also 1812, lautet dieser Satz dann schon folgendermaßen: Es war einmal eine Königstochter, die ging hinaus in den Wald und setzte sich in einen kühlen Brunnen. Und die letzte Fassung dieses Märchens lautet dann folgendermaßen: In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön, aber die jüngste war so schön, dass die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte, so oft sie ihr ins Gesicht schien. Also ein vollkommen anderer Satz, ein ganz anderer Märcheneingang, der aber diesen Märchensound unglaublich gut produziert. Wilhelm Grimm schrieb die Volksmärchen also völlig um und peppte sie literarisch auf, womit er sich immer mehr gegen das ursprüngliche Editionskonzept seines Bruders Jakob stellte, der die alten Texte ja eigentlich so originalgetreu wie möglich erhalten wollte. Im Grunde wiederholte sich bei dieser Neubearbeitung der Märchen noch einmal der alte Wunderhorn-Konflikt von 1807. Nur, dass diesmal Wilhelm die dichterische Gegenposition zu seinem Bruder Jakob einnahm und dafür plädierte, die alten Märchentexte literarisch freier zu übersetzen. Der große deutsche Märchenforscher Heinz Röllecke, der den umfangreichen Briefwechsel der Grimm-Brüder 2001 herausgegeben hat und leider 2023 verstorben ist, brachte diesen programmatischen Konflikt zwischen Jakob und Wilhelm in einem Interview einmal so auf den Punkt. Jakob hat Wilhelm dauernd kritisiert, er dichtet zu viel da drin herum. Jakob wollte die Texte so schlicht und schlecht, muss ich mal sagen, wie sie waren, veröffentlichen. Und Wilhelm hat gespürt, nein, das geht so nicht, nicht? Und musste erstmal diese schmutzigen Aschenputtel ein bisschen säubern und kämmen und dann hat er sie in die Ausgabe gebracht. Und das führte zu Divergenzen. Ne? Je mehr Wilhelm daran machte, je grantiger wurde Jakob. Verärgert zog sich Jakob Grimm nach 1815 schließlich ganz aus dem Märchenprojekt zurück und überließ seinem Bruder Wilhelm das Feld. Zum Glück, muss man heute sagen. Denn es lag und liegt vor allem an Wilhelms eben nicht originalgetreuem, neuen und heimelig tröstlich klingenden Erzählton, dass die lange schlecht verkauften Märchen der Grimms letztendlich doch noch zu Bestsellern wurden. Und zu einem allseits beliebten Kindervorlesebuch. Bis heute. Und das, obwohl die Grimms Märchen inhaltlich betrachtet eigentlich alles andere als eine kindgerechte Lektüre sind. Wird darin doch quasi am laufenden Band höchst grausam verraten, betrogen, gefoltert, gemordet und niedergemetzelt. Wichtig ist eben, dass die Vorstellung von Wilhelm Grimm immer gewesen ist, dass diese Märchen von den Müttern ihren Kindern vorgelesen werden. Und dass diese mütterliche Stimme diesen Ton gewissermaßen den Kindern mit auf ihren Lebensweg gibt. Und dass diese eigentümliche Beruhigung und Ruhe, die vor dem Ton ausgeht, dass das sozusagen die eigentliche, wie soll man sagen, Erziehungsdimension der Märchen ist. Die Botschaft lautet letztlich, wenn man es kurz fassen will, egal was auf der Welt passiert, die größten Grausamkeiten, die schlimmsten Metzeleien, und davon handeln ja diese Märchen, du kannst dich letztlich sozusagen sicher fühlen, denn sagen die Mutter und die mütterliche Sorge wird dich immer umhegen und vor diesen Grausamkeiten bewahren. Das heißt, im Zusammenspiel des grausamen Inhalts auf der einen Seite und dieser heimeligen, dieser Sicherheit vermittelnden Tonlage auf der anderen Seite, darin liegt eigentlich sozusagen die kinderpädagogische Pointe der Kinder- und Hausmärchen aus Wilhelm Grimms Perspektive. Anders als in den allermeisten ihrer Märchen ging die Lebensepisode Göttingen für Jakob und Wilhelm Grimm jedoch nicht mit einem Happy End aus. Die beiden Professoren bekamen es nämlich auch hier 1837 mit einem selbstherrlichen Herrscher zu tun, der, ähnlich wie vorher bereits der hessische Kurfürst Wilhelm II., die Zeichen der Zeit nicht erkannt hatte und völlig antiquiert an einem absolutistischen Machtanspruch festhielt. Gemeint ist der hannoveranische König Ernst August. Keine 4 Wochen nach seiner Thronbesteigung erklärte der Autokrat im Juli 1837, dass er sich nicht an die Staatsverfassung halten würde, was an der Göttinger Universität sofort für Bestürzung sorgte. Am 18. November 1837 waren es dann 7 Professoren, darunter Jakob und Wilhelm Grimm, die in einem öffentlichen Schreiben mutig gegen den Verfassungsbruch von König Ernst August protestierten. Ein Aufschrei, der die Gelehrten bekanntlich ihre Stelle kostete und später als Aufstand der Göttinger 7 in die Geschichte einging. Und auch Jakob und Wilhelm Grimm wurden damals von aufständischen Studenten frenetisch als Helden eines republikanischen Widerstands gefeiert, was jedoch tatsächlich ein Missverständnis war. Denn mit ihrem Protest wollten die Brüder keineswegs das monarchische System in Frage stellen, erklärt Martus. Die Grimms sagen jetzt sehr häufig, die Verfassung ist uns eigentlich herzlich egal. Die ist uns überhaupt nicht lieb und überhaupt nicht wichtig. Worum es uns eigentlich geht, ist diese handstreichartige Aktion des hannoveranischen Königs. Gewissermaßen eine Revolution von oben, die wir nicht gutheißen können. Und das heißt, es ging ihnen um ihre persönliche Integrität. Es ging ihnen um eine gewisse Form von Verlässlichkeit, die sie von der Politik haben wollten. Aber es ging ihnen dabei nicht darum, dass diese ausformulierte Verfassung irgendwie schützenswert gewesen wäre. Nicht? Und von außen gesehen wurden die Grimms dann im Zuge der Göttinger 7 zu politischen Stars. Man hat sehr viel von ihnen erwartet, hat auch politische Stellungnahmen von ihnen erwartet. Und eigentlich blieben die Grimms hinter diesen Erwartungen zurück, was dann auch dazu geführt hat, dass das enorme Interesse an ihnen, es gab ja dann Fördervereine, die Geld für sie gesammelt haben, es gab ein hohes Presseaufkommen, dass dieses enorme Interesse an den Grimms dann bald verblasst ist, was wiederum eine enorme Kränkung für die beiden gewesen ist. Die Erfolgsgeschichte der beiden Grimm-Brüder. Sie war und blieb bis zum Schluss eine Story voller Missverständnisse und Kränkungen. Und sie war, neben all den unbestreitbaren Wissenschaftsverdiensten von Jakob und Wilhelm, leider auch eine Heldenchronik mit moralischen Untiefen, die erst jetzt so langsam bekannt werden. Dazu gehört auch ein verabscheuungswürdiger Antisemitismus des Bruderpaars, besonders von Wilhelm Grimm. In der Retrospektive hatten die Grimms gewaltige Schattenseiten. Das galt für ihre politischen Einstellungen. Die beiden Grimms waren über weite Strecken hinweg nicht an der Verfassungsbewegung interessiert. Die Krims waren keine Demokraten, über weite Strecken zumindest. Und zu diesen, jetzt im Rückblick, Schattenseiten der Krims gehört dann auch tatsächlich, dass man bei ihnen immer wieder antisemitische, antijudaische Formulierungen findet. Bei Jakob Grimm weniger als bei Wilhelm Grimm. Bei beiden sind sie nicht sehr häufig, tauchen auch eher in den privaten Briefwechseln auf. Aber sie sind sehr, sehr eindeutig. Ein weiterer schwarzer Fleck auf der Weste der beiden Geistesheroen Jakob und Wilhelm Grimm ist sicherlich auch das elende Ende ihres jüngeren Bruders Ferdinand, den sie letztlich beide schmählich im Stich ließen. Dabei schien Ferdinand Grimm zunächst 1815 ganz gut untergebracht zu sein, nachdem Jakob und Wilhelm ihn erfolgreich an ihren Berliner Verleger Georg Reimer vermittelt hatten. In Wahrheit aber war dieser Deal von Anfang an faul. Denn Ferdinand wurde von Reimer nie angemessen bezahlt und offenbar nie mit dem nötigen Wohlwollen behandelt. Trotzdem hielt er 18 Jahre als Verlagskorrektor durch, bevor ihn der Verleger zum 1. Januar 1834 entließ. Damit saß Ferdinand Grimm, schon immer chronisch unterfinanziert, mit 45 Jahren in Berlin praktisch auf der Straße und geriet nun endgültig in die Abwärtsspirale. Nach seiner Entlassung schrieb er verzweifelt an die Brüder in Göttingen. Ganze Wintermonate bis zur späten Nacht saß ich in ungeheizter, verschlossener Stube, von Lumpen und Bettkissen umwickelt, alle 10 Minuten die erstarrten Finger am Licht auftauend, um was zu verdienen. Der Lohn war schon nahe zum Ergreifen, als ein unerhörtes Geschick alles mir wieder entriss. 2 Monate lang trieb sich Ferdinand nach seiner Kündigung ohne Einkommen, hungrig, frierend, erschöpft und schließlich krank im überfüllten Berlin herum und versuchte, eine neue Arbeit zu finden. Erfolglos. Am 4. März 1834 stand er dann plötzlich wieder bei seinen Brüdern Jakob und Wilhelm in Göttingen vor der Tür. Und die, erzählt Heiner Böhnke, empfingen ihn nicht gerade mit offenen Armen. Also mit gerümpfter Nase, ach du meine Güte, der schon wieder, ne? Jetzt kommt der wieder. Wir dachten doch, wir wären ihn los. Oh, nein. In einem Brief vom 1. Juni 1834 schilderte Jakob Grimm seinem Berliner Bekannten Gregor von Meusebach die Ankunft und Aufnahme seines Bruders Ferdinand in Göttingen so. Sie wissen, dass wir seit März den Ferdinand hier haben. Das Stübchen ist ihm eingeräumt. Auch war er hier schon krank und wir fürchteten eine Brustentzündung. Jetzt aber ist er völlig hergestellt. Was er tut, denkt und für Pläne hat, weiß ich nicht. Er geht viel spazieren und beobachtet die Rotkehlchen und Bachstelzen. Eigentlich scheint er bloß am Theater gefallen zu haben und am Umgang mit Kindern. Dabei finden wir ihn im höchsten Grad unverändert, so eigensinnig und seltsam wie in seinen Kinderjahren. Schon aus diesen Briefzeilen hört man deutlich die alten Vorbehalte der Brüder gegen den angeblichen Taugenichts Ferdinand heraus. Trotz seiner 45 Jahre wirkte er auf sie weiterhin kindisch, planlos und faul, weil er, aus ihrer Sicht unsinnig, Kontakt zu Kindern und Vögeln suchte, weil er ineffektiv in der Landschaft herumspazierte und weil er zu einem Überfluss und Gipfel des bürgerlich verfehlten Lebens auch noch davon sprach, vielleicht zum Theater zu gehen. Kurzum. 1834 knallten bei den Grimms mit dem flirrenden Ferdinand auf der einen und dem kreuzbiederen Dreierbund Jakob, Wilhelm und Dortchen auf der anderen Seite abermals 2 grundverschiedene, schwer vereinbare Lebenskonzepte aufeinander. Was im November 1835 dann fast zwangsläufig zum 2. großen Ferdinand-Skandal führte und schließlich zum Rauswurf des jüngeren Bruders. Dieses 2. heftige Zerwürfnis zwischen den Brüdern wurde diesmal ausgelöst durch eine 6-teilige Fortsetzungsserie in einer Leipziger Zeitung. Der vorher von seinen Brüdern so sehr gedemütigte Ferdinand konnte es sich im Herbst 1835 nämlich nicht verkneifen, darin eine Parodie über Jakob und Wilhelm Grimm zu veröffentlichen, mit dem Titel »Tante Henriette«, also benannt nach dem 2. Vornamen seiner Schwägerin Dorothea Grimm. Die erste Folge von Ferdinands satirischer Familienabrechnung erschien am 19. November 1835. Jakob und Willem heißen darin Johannes und Willibald. Oheim Willibald war gemäßigt, in Widerspruch wie in Tadel. Er liebte die Einigkeit. Anders verhielt es sich mit Oheim Johannes, der nicht selten seinen Strauß mit Henrietten bestand. Und in der Tat, Onkel Johann ist ein kreuzkurioser, lieber alter Oheim. Reich an Definitionen, Konklusionen, Propositionen, passioniert britisch, nimmt er am liebsten den Gesprächsfaden da auf, wo er widerlegen und mutmaßliche oder wirkliche Lücken und Blößen besichtigen kann. Von Musik, Scherz, Witz, Geselligkeit, ein abgesagter Feind, gewährt ihm die Bücherwelt Ersatz für weltliche Genüsse, für Liebe und Ehe. Es liegt auf der Hand, dass Jakob und Wilhelm Grimm über dieses spöttische Zeitungsporträt von ihnen nicht begeistert waren. Dabei war und ist die Parodie Tante Henriette ihres Bruders Ferdinand eigentlich ein recht harmloser Scherz. Doch die beiden Workaholics verstanden hier offenbar keinen Spaß. Und als Ferdinand dann im Juli 1836 mal wieder länger auf eine Wanderung ging, ohne sich vorher abzumelden, nahmen sie das gerne zum Anlass, ihn vor die Tür zu setzen. Gegenüber seinem Philologenkollegen Karl Lachmann rechtfertigte Jakob Grimm diesen Schritt später brieflich so: Ferdinands Abzug hatte ich zu voreilig gemeldet. Er kehrte plötzlich zurück wie ins Wirtshaus und es ergab sich, dass er ohne allen Plan umhergestrichen war. Nachdem er sich ausgeruht hatte, fasste ich mir dann das Herz, ihm den längeren Aufenthalt bei uns aufzusagen. Nun treibt er sich seit 6 Wochen in Münden herum und lebt von dem Geld, was wir ihm mitgegeben haben. Ich halte es dennoch für das einzige Mittel, ihn noch zu möglicher Besinnung zu bringen. Der hier von Jakob Grimm ausgesprochene Besinnungswunsch, wonach sich sein Bruder Ferdinand doch bitteschön aus eigener Kraft aus seiner Notlage befreien möge, kann angesichts der Umstände nur als unaufrichtig bezeichnet werden. Schließlich war Ferdinand Grimm zu diesem Zeitpunkt bereits ein gesundheitlich angeschlagener, arbeitsloser und finanziell ruinierter Mann, der dank seiner Brüder nun auch noch obdachlos in der Gegend herumirrte. Irgendwie aber schaffte er es, im Januar 1837 nach Wolfenbüttel zu kommen. Als leidenschaftlicher Literat wollte Ferdinand unbedingt in der Nähe der Herzog-August-Bibliothek leben und lieh sich bis zu seinem Tod 1845 dort regelmäßig Bücher aus. Die letzten Jahre von Ferdinand Grimm lesen sich in den hinterlassenen Aufzeichnungen dann wie ein schauriger Elendsroman. Er lebte in einem durchfeuchteten, immer kalten Gartenhäuschen. Er ernährte sich fast nur noch von Kaffee, Brot, ein paar Kartoffeln und manchmal einem Stück Wurst und vegetierte die meiste Zeit einsam und krank vor sich hin. Umso hartherziger lesen sich die mahnenden Briefe von Jakob, die den hilflosen Ferdinand selbst in Wolfenbüttel noch erreichten und in denen der Ältere den Jüngeren weiterhin tadelte. Wilhelm dagegen wechselte nach 1836 gar kein Wort mehr mit dem jüngeren Bruder, sondern brach den Kontakt zu ihm mitleidlos ab. Bezeichnend für das zerrüttete Verhältnis der Brüder liest sich ein Brief von Jakob an Ferdinand vom 7. Januar 1837, in dem es streng heißt: Solange du außer Stand bist, dir selbst deinen Unterhalt zu verdienen, will ich dir monatlich 8 Reichstaler schicken. Wobei sich aber versteht, dass wir uns auf weitere Bezahlung anderer von dir gemachter Schulden nicht einlassen und erwarten, dass du uns durch Geldforderung und Anleihe bei anderen keine Schande machst. Es wird dann Ehrensache für dich sein, dich durch eigene Anstrengung in eine Lage zu versetzen, in welcher du dieser Beihilfe nicht mehr bedarfst oder dich ihrer würdiger zu machen. Alsdann wird sich auch unsere von dir auf alle Weise beleidigte brüderliche Liebe dir wieder zuwenden können. Jakob Grimm. Und dann hat er den Tempel, den Büchertempel Deutschlands, Herzog August Bibliothek, die hat er ganz in der Nähe seiner Wohnung gehabt. Und dann war er da ein besessener Kunde. Also für ihn ist das ist ein wunderbares Lebensende. Aber er ist materiell vor die Hunde gegangen. Er ist beinahe verhungert und verdurstet. Naja, ist dann, man kann sagen, es ist ein bisschen übertrieben, aber er ist an Schwäche ist er gestorben. Es blieb dabei. Jakob und Wilhelm und ihr jüngerer Bruder Ferdinand konnten nicht zueinander finden. Am Ende kam Jakob immerhin gerade noch rechtzeitig, um seinen sterbenden Bruder in Wolfenbüttel zu verabschieden, bevor Ferdinand am 6. Januar 1845 mit 56 Jahren sanft entschlief, wie Jakob an Wilhelm in Berlin schrieb. 7 Jahre später mussten die unzertrennlichen Brüder 1852 dann Karl mit 65 Jahren zu Grabe tragen, bevor Jakob am 16. Dezember 1859 den wohl schwersten Verlust seines Lebens erlitt. An diesem Tag starb sein zweites Ich, sein Seelen- und Herzensbruder Wilhelm, an einer Blutvergiftung. Und als schließlich am 4. April 1863 auch der jüngste Bruder Ludwig Emil in Kassel verschied, hatte Jakob als Ältester mit 78 Jahren tatsächlich alle seine 5 Geschwister überlebt. Ein knappes halbes Jahr später aber streckte den unermüdlichen Geistesarbeiter ein Schlaganfall nieder, während er gerade fleißig am Deutschen Wörterbuch saß. Schon damals war Jakob Grimm eine lebende Legende und er starb schließlich öffentlich, von der Presse begleitet, am 20. September 1863 in Berlin. Stellt sich zum Abschluss dieser Familiengeschichte die Frage, ob die beiden so eng miteinander verbrüderten Gipfelstürmer Jakob und Wilhelm Grimm ihre 4 jüngeren Geschwister womöglich allzu sehr dominiert haben. Biograf Steffen Martus: Es gibt immer wieder Überlegungen, auch von Jakob und von Wilhelm. Was wäre gewesen, wenn der Vater nicht gestorben wäre, wenn die Grimmsche Familie genug Geld gehabt hätte, dass alle Söhne hätten studieren können, wären dann sagen alle in wohlgeordnete bürgerliche Bahnen gekommen? Oder war sozusagen der entscheidende biografische Knick tatsächlich derjenige, dass aufgrund des finanziellen Mangels nur für Wilhelm und für Jakob eine gehobene Gymnasialausbildung mit einem Studium in Frage gekommen ist? Ob das dann tatsächlich der ausschlaggebende Punkt gewesen ist, dass Karl, Ferdinand, letztlich ja auch Ludwig Emil, diese unruhigen Lebensläufe gehabt haben, finde ich sehr, sehr schwer zu sagen. Aber wichtig ist eben, die jüngeren Brüder sind in dieser Hinsicht tatsächlich nie aus dem Schatten der Älteren herausgetreten. Überflieger, Nesthäkchen und schwarze Schafe. Eine lange Nacht über die 6 Geschwister Grimm. Von Gisa Funk. Es sprachen Name Alai, Moritz Fürmann, Andreas Grötzinger, Stefko Hanuszewski, David Formweg, Bruno Winzen und die Autorin. Ton und Technik Christoph Bette. Regie Susanne Krings. Redaktion Hans-Dieter Heimenthal. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über die großartige mexikanische Malerin Frida Kahlo, die vor 70 Jahren gestorben ist und der es gelungen ist, trotz einer schweren Unfallverletzung einen ganz eigenen künstlerischen Weg zu gehen und deren Bilder spätestens in den 70er und 80er Jahren weltberühmt geworden sind. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch digital nachhören in der Deutschlandfunk-Radiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.